7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist wie immer der Peter. Hallo Peter. Ja, hallo Ricky. Peter, hast du Handball geguckt und Tennis? Handball habe ich tatsächlich nicht geguckt. Tennis habe ich auch nicht geguckt. Ja. Also Handball musste ich, nachdem das Halbfinale mir fast mich das Leben gekostet hat, weil das so aufregend war, habe ich gesagt, ich gehe lieber ins Kino und gucke mir einen beruhigenden Film an. Hier der neue von Tarantino. Ne? Ja, was zum Entspannen. Eight. Genau, sehr gut. Und Tennis habe ich tatsächlich eher nur so, weil Pia mir das irgendwann mal reingerufen hat. Weißt du eigentlich, dass die Dings gewonnen hat? Angelique Kerber oder so. Ich muss gleich sagen, ich verstehe diesen ganzen Hype gar nicht so richtig, denn gefühlt hat das keine Sau interessiert bis zu diesem Zeitpunkt, als dann die Kerber das Ding geholt hat. Oder sagen wir mal so ab dem Halbfinale. Und beim Handball war es ähnlich. Ich glaube, da ging so die Euphorie auch mit dem Halbfinalsieg gegen Norwegen los. Oder war das Viertelfinale gegen Dänemark? Irgendwie so. Aber ich gebe dir natürlich recht, mir war der Kinobesuch auch lieber. Und ich war auch in Hateful Eight und muss sagen, ich bin seit 2 Jahren ein regelmäßiger Kinogänger. Ja, davor habe ich mir alles immer auf DVD oder halt bei Sky oder so angeguckt. Und seit 2 Jahren gehe ich wirklich jeden Montag ins Kino. Außer diesem Montag, weil der Tobi auf Jamaica ist, die alte Sau. ja, da kann man sich, glaube ich, gut gehen lassen. Aber auf was ich hinaus wollte, ist, dass das, glaube ich, der beste Film war, den ich in den letzten 2 Jahren gesehen habe. Also ja, ich war auch ziemlich beeindruckt. Also ich habe keine Trailer gesehen, kein Nix. Und du hast, glaube ich, einen Tweet geschickt. Und dann war das so, weißt du, was machen wir Sonntagabend? Ja, Kino. So, und dann hatte ich auch gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass ja Handballfinale ist. Und dann war das einfach, okay, wir gehen jetzt. Und der Film hat mich ziemlich beeindruckt. Also ich würde fast behaupten, irgendwie vielleicht der zweitbeste oder drittbeste Tarantino-Film war schon echt sehr geil. Ja, ich hätte auch gesagt, Top 3 bei mir. Ich müsste jetzt nochmal alles genau durchgehen. Und mit Sicherheit hat das jetzt auch damit zu tun, dass der jetzt, ja, so nah noch an mir dran ist. Und wenn ich, sag ich mal, am Freitag nicht Hateful Eight, sondern Pulp Fiction zum ersten Mal gesehen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich von diesem Film genauso weggeblasen. Aber eins kann man festhalten, diesen Film muss man sich angucken. Und ich kann aber verstehen, wenn manche sagen, nee, ist nicht mein Ding. Aber selbst dann ist es keine verschwendete Zeit. Nee, du musst aber vorwarnen, dauert ja fast 3 Stunden, ne? Ja, aber kam mir überhaupt nicht so vor. Nee, null. Das fand ich auch so beeindruckend. Ich meine, du sitzt ja trotzdem da und willst dann irgendwann anfangen zu pinkeln, aber du darfst diesen Film nicht in einer Minute verlassen. Ich musste lachen, hinter uns saß so eine Truppe an Jungs, die wahrscheinlich gerade eben 16 geworden sind und rein durften. Und wie dann einer den Laden verlassen hat und dann quasi so die entscheidenden Szenen passieren und ich dachte mir so, du Idiot. Ja, das Ding ist, man hat bei diesem Film immer das Gefühl, dass das, was gerade passiert, entscheidend ist. Ja, genau. Deswegen hatte ich ja auch so Lust, direkt nochmal reinzugehen. Ja, also die Spannung ist schon echt hoch. Wobei, da habe ich mir gedacht, weil die Prämisse dann ja, also das, was so die Spannung relativ hoch hält, die ist dann ja bekannt, wenn du den Film geguckt hast. Und da weiß ich nicht, ob der Wiederguckwert tatsächlich so hoch ist. Ja, da habe ich auch mit Tobi drüber diskutiert. Okay. Da gebe ich, Tobi hat auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich den mir noch ein zweites Mal angucken würde, weil ja eben dann die Spannung ein bisschen raus ist. Das stimmt, aber was ich dann so toll finde, ist, dass du jetzt, wenn du weißt, was passiert, und keine Sorge, wir spoilern nix, aber wenn du weißt, was passiert, dass du dann vielleicht gezielter auf diverse Dialoge achtest, auf die Szenen, die du halt davor vielleicht jetzt, sag ich mal, gar nicht so intensiv betrachtet hast oder dich auf das Falsche konzentriert hast oder so. Ja. Das macht für mich dann hier nochmal den Reiz aus, dass ich mir sage, würde ich mir gerne nochmal angucken. Am liebsten sogar im Kino, weil also ich war wirklich, ich kann das kaum in Worte fassen, das ist ein Film, es gibt nur zwei, ich glaube bislang habe ich nur 2 Sachen mit meinem IMDb-Count mit 10 Punkten bewertet. Mhm. Das ist zum einen Schindlers Liste und zum anderen die Sopranos. Aber sonst hat es noch kein Film geschafft und auch keine Serie, mir 10 Punkte abzuluxen. Und bei diesem Film habe ich kurz drüber nachgedacht, es gibt aber noch ein paar Kleinigkeiten, aber wirklich nur ganz, ganz, ganz kleine Kleinigkeiten, die ich bemängeln würde. Ja, ja. Das sind aber, wie gesagt, nur sehr, sehr, sehr kleine Kleinigkeiten. Aber ich finde, du hast auf jeden Fall recht, du würdest diesen Film dann anders gucken als beim ersten Mal, aber wahrscheinlich lohnt es sich trotzdem noch zu gucken. Vor allem, was ich jetzt gesehen habe, wie viel Fanservice auch geboten wird, ne? Wie viele Anspielungen auf andere Tarantino-Filme oder andere Filme generell in diesen Film gepackt werden. Und dann ist das ja alles so derbe komprimiert, alles, ich meine, ist ja logisch, ne? Weil es geht halt nur um diese, mehr oder weniger diese eine Hütte. Aber das ist so, die Spannung ist quasi zum Greifen. Ist echt irre geil. Ja, das hätte ich mir übrigens auch bei UFC und Fox 18 gewünscht. Ich muss einschränkend sagen, die Maincard fand ich gut. Aber die Prelims, um jetzt mal wieder zum eigentlichen Thema dieses Podcasts zu kommen. Oh Mann, Peter, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich musste mich da wirklich richtig durchschuften, muss ich fast schon sagen. Fand ich nicht so geil. Echt? Ja, ich fand das sehr spannend, weil das hat sie ja auch schon irgendwo auf Twitter geäußert, genau. Und ich konnte die relativ gut weggucken. Das war dann irgendwie so ab Kampf 8 oder so. Dann ist es bei mir eh immer so ein bisschen über. Ich kann schlecht wirklich die 13 Kämpfe am Stück gucken. Aber dann habe ich hier eine kleine Pause gemacht. Ich habe eh nebenbei, das darf man eigentlich fast nicht sagen, aber ich habe nebenbei gebügelt, ne, die Blusen meiner Frau. Das darfst du nicht sagen. Du hättest jetzt sagen müssen, weiß ich nicht, mein SM-Outfit. Das oder vielleicht hier dein Jiu-Jitsu-Gi oder so. Ach so, deinen schwarzen Gürtel hast du gebügelt, da haben wir es doch. Ja, richtig. Ich habe 3 Stunden lang meinen schwarzen Gürtel gebügelt. Nee, eigentlich bin ich ja so eine Art Toyboy und deswegen muss ich quasi die Hemden meiner Frau bügeln. Weil, sie bringt halt die Kohle nach Hause, dann ist das, muss ich halt, während ich mir den Spaß gönne, UFC zu gucken, muss ich halt bügeln. Naja, gut, es gibt Schlimmeres. Genau, denke ich da auch. Was ich sagen wollte, ich konnte das relativ gut weggucken. Wie gesagt, die ersten 8 Kämpfe gingen so weg. Ich habe dann ja auch mir meine Notizen gemacht und dementsprechend hatte ich eigentlich sehr viel Spaß dabei, auf Dinge zu achten. Jetzt die Kämpfe an sich, da hast du schon recht, da war jetzt nicht so, waren keine Knaller dabei. Aber ich fand es jetzt auch nicht so, dass das irgendwie dramatisch scheiße war. Ja, ich habe es auf zweimal geguckt. Ich habe am Samstagabend schon angefangen. Ich glaube, die Prelims gingen um 21.30 Uhr los. Ja, was echt cool war, ne? Ja, die habe ich geguckt und auch noch den ersten Kampf von der normalen Prelim-Card. Dann bin ich weggedöst und habe den Rest dann am nächsten Morgen nachgeholt. Und dann sind es gar nicht so viele Kämpfe gewesen, aber bis zur Main-Card, das hat sich für mich ewig gezogen. Es lag natürlich auch daran, dass es alles Decisions waren, bis auf, hier sag doch mal, Natal gegen Casey, aber das war halt auch in der dritten Runde relativ zum Schluss. Ich weiß, der Yakovlev-Kampf gegen Sullivan, das war auch ein K.O. Ja, aber die restlichen Kämpfe waren dann halt bis zur Maincard alles Decisions und das fand ich, also beschissen, muss man sagen. Also hat mir nicht so gut gefallen. Ja. Sei es drum. Trotzdem, bei dieser Card sind einige Themen, denke ich mal, hängen geblieben, die man hier besprechen kann. Ja, ganz bestimmt. Zum einen natürlich Anthony Johnson, der wie von dir vorhergesagt in der ersten Runde Ryan Bader K.O. schlägt. Man muss aber vielleicht einschränkend dazu sagen, dass Ryan Bader, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Also es sah für mich so aus, du warst ja erst im Urlaub und dann kennst du das, da gibt's ja diese Beachvolleyballfelder, wo dann immer sehr untrainierte Menschen so Beachvolleyball spielen. Ja. Und dann gibt's dann auch immer irgendeinen, der irgendwann denkt, ja, mit so einem Hechtsprung, da komme ich noch an den Ball heran. Und der landet dann so, sagen wir mal, eher frustrierend im Sand. Und so sah der Move aus von Ryan Bader am Anfang. Ja. Straight von seiner Ecke rübergesprungen zu Anthony Johnson und ich verstehe es nicht. Ich kann es mir nur so erklären, dass er wirklich Angst davor hatte, mit Anthony Johnson zu boxen oder überhaupt, sag ich mal, in Reichweite eines schweren Treffers zu kommen. Aber dass du da so verzweifelt bist, ach, das fand ich schon schlecht. Ja. Echt verrückt, ne? Eigentlich müsst ihr meinen, der irgendwie maskierst deinen Takedown-Versuch vorher, ne? Deckst deinen Gegner irgendwie mit ein paar Schlägen ein oder so, aber er hat sich einfach überlegt, ich springe ihm einfach mal in die Knie. Ja. Und Anthony Johnson ist ja jetzt auch kein schlechter Ringer, der hat sich dann schön weggesprawlt und einfach auf ihn gelegt, mehr oder weniger, und dann war es das schon fast. Ja, das ist ja das, was ich nicht verstehe. Also ich meine, Ryan Bader wird sich ja im Vorfeld mit Anthony Johnson irgendwie befasst haben und es ist jetzt nicht so, dass Anthony Johnson eine katastrophale Takedown-Defense hat, ganz im Gegenteil, er hat eine relativ gute sogar. Und wie du es halt schon sagst, wenn du so einen Move irgendwie mal zeigen möchtest, dann musst du den vorher, also da musst du die Möglichkeit erarbeiten, eben durch Striking oder ja, durch verschiedene andere Techniken und Vortäuschen von Moves und so, da, dann kannst du dir vielleicht so eine Möglichkeit erarbeiten, aber dass du da wirklich direkt mit der Hupe am Anfang oder was kommt denn da am Anfang immer für ein Geräusch? Gar keins, glaube ich. Das heißt nur Fight. So rangehst an einen der Top Light Heavyweight Contender, also das fand ich schon fahrlässig. Sehr fahrlässig, ja. Genau. Das ist, hat mich an das 7-0 oder wie das damals war zwischen Deutschland und Brasilien erinnert. Das war ähnlich verzweifelt von den Brasilianern da. Nee, also das es ärgert mich fast schon, weil Ryan Bader sich wirklich eine gute Position erarbeitet hat und die relativ fahrlässig jetzt hier weggeworfen hat. Ich möchte nicht sagen, dass er den Kampf definitiv gewonnen hätte, hätte er diesen Move nicht gemacht. Ja, das da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das war mir einfach zu einfach. Ja, aber das Ground and Pound von Anthony Johnson war ja auch relativ böse, ne? Also da konntest du ja fast nicht hingucken, was der da abgezogen hat. Das ist natürlich das große Ding. Anthony Johnson hat diese unfassbare Power wie vielleicht kein zweiter in der UFC. Und das macht auch einen möglichen John-Jones-Kampf so wahnsinnig interessant. Ja. Ja. Was würdest du lieber sehen? John Jones gegen Anthony Johnson oder nochmal DC? Boah, gute Frage. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich spannend wäre, erst den Johnson-Kampf zu sehen, so nach dem Motto. Aber sind wir da ehrlich, wahrscheinlich, wenn John Jones zurückkommt, wird er direkt gegen den, für den Titel antreten dürfen. Ja, das davon gehe ich aus, das ist klar. Ich glaube, das haben sie auf der Pressekonferenz ja schon so ein bisschen durchschimmern lassen, haben noch nicht 100% gesagt, dass dieser Kampf oder wann dieser Kampf stattfindet, aber es sieht wohl sehr danach aus, dass der Kampf jetzt demnächst bekannt gegeben wird. Aber ich meinte, für Anthony Johnson kann man ja mit Sicherheit jetzt hier Argumente finden, dass man sagt, er ist der Kronprinz hinter Daniel Cormier und Jon Jones. Sprich, er sollte als nächstes auf den Sieger dieses Kampfes treffen. Würde ich jetzt so sagen. Ja, absolut. Da gebe ich dir 100% recht. Und ich sage so rein vom was mich interessiert oder vom Style her, würde mir so ein Jon Jones-Kampf mehr Freude bereiten. Ich glaube, dass es nicht einfach wäre für Daniel Cormier nochmal gegen Anthony Johnson zu kämpfen. Ich glaube, er hätte da auch mehr Probleme, als man das vielleicht so sonst bei Rematches gewohnt ist. Aber trotzdem würde mich, wie gesagt, so ein John Jones-Anthony Johnson-Kampf mehr interessieren, weil halt, ja, John Jones hat die Art, oft Gegner, die in irgendwas besonders gut sind, vorzuführen in ihrer eigenen Disziplin. So. Das hast du ja schon mit Glover Teixeira so gesehen und auch mit anderen Kämpfern. Daniel Cormier, den er outwrestled hat sozusagen. Ja. Und das wäre mal hochinteressant, wenn einer sich mit Anthony Johnson dahinstellt und wirklich einen richtigen Boxkampf größtenteils versucht abzuhalten. Und natürlich auch Kicks. Anthony Johnson hat auch wahnsinnig geile Kicks, gar keine Frage. Ja. Und die beiden dann auf so einem Level, vielleicht eher so auf so einem Kickbox-Niveau zu sehen, das würde mich natürlich schon wahnsinnig reizen. Und du hast immer diesen Faktor der Power von Anthony Johnson über jede Runde schweben. Also das ist ein Kampf, den ich unbedingt sehen. Ja, aber da ist auch, wenn das dann 5 Runden ist, dann ist auch wieder die Frage, schafft Anthony Johnson das? Ne? Der haben wir ja gesehen gegen Daniel Cormier. Ich glaube, ab Runde 2,5, ab Runde 3 spätestens, war der schon arg am Pumpen. Das ist richtig. Aber ich denke mir so, das fällt jedem Schwachkopf auf, der zuguckt. Ja, also dann müsste es dem Team oder dem Camp schon 3-mal auffallen. Und die werden daran arbeiten, denke ich mal. Ja, bestimmt. Und werden versuchen, ihm da irgendwie, mehr Cardio zu verpassen oder vielleicht, dass er cleverer kämpft, nicht zu sehr auspowert. Das war, denke ich mal, das Hauptproblem im Daniel Cormier-Kampf, dass er, als er ihn da kurzfristig am Boden hatte, vielleicht zu viel Energie verwendet hat, um jetzt das vorzeitige Ende herbeizuführen. Und da musst du dich ein bisschen cleverer anstellen dann gegen so einen Top-Gegner, ein bisschen Dampf rausnehmen und einfach darauf spekulieren, dass der Knockout von alleine kommt. So ist es ja auch meistens. Und ich denke, dass es da schon noch eine Weiterentwicklung geben kann bei Anthony Johnson. Deswegen auch ein DC-Kampf, ein zweiter, hätte ich nichts dagegen. Aber siehst du auch eine Chance für Anthony Johnson gegen John Jones? Absolut, weil er hat halt diese Knockout-Power. Okay. Also rein skillmäßig ist für mich John Jones der beste MMA-Fighter aller Zeiten. Ja. So. Aber wenn halt einer einen Dampfhammer in der Hand hat und der trifft dich einmal und John Jones ist kein Typ, der nicht getroffen wird. Also ja. wenn du mal irgendwann Zeit hast, guckst du dir nochmal den Glover Teixeira-Kampf an, oder vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, da wurde er schon häufig getroffen. Also häufig in Anführungsstrichen. Es war jetzt nicht so, dass er da ein Riesenproblem hatte, aber er wurde getroffen von Glover Teixeira. Und ich behaupte mal, wenn Anthony Johnson dich in Anführungsstrichen so häufig trifft, dann wird es für John Jones auch gefährlich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist natürlich ja reine Spekulation, aber ich kenne wenig Kämpfer mit so einer Power wie Anthony Johnson. Ja. Das ist, also ich bin auf jeden Fall so oder so auf den ersten John Jones-Kampf jetzt nach der Rückkehr gespannt. Es ist mir fast egal, gegen wen der kämpft. Weil wir haben ja jetzt anscheinend so eine leichte Transformation in ihm gesehen. Ne? Der ist ja wesentlich muskulärer geworden oder muskulöser, so heißt das. Ne? Mhm. Und von daher, ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Kampfstil auch noch ein bisschen geändert wird von ihm. Von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt auf den ersten Kampf jetzt nach der Rückkehr. Ja, absolut, weil er hat ja auch immer gesagt, er hat das Ganze mehr oder weniger so auf, mehr oder weniger so als Hobby alles betrachtet und hat eigentlich, erstens mal hat er nie regelmäßig bei Jackson Winklejohn trainiert, sondern er hat weiterhin in New York gelebt und hat sich dann in einem Camp auf den nächsten Kampf vorbereitet in Albuquerque. Jetzt wohnt er in Albuquerque, jetzt hat er seine unter Umständen seine Lektion gelernt mit Suspendierung vor einem Jahr. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er das Ganze jetzt noch ein bisschen ernster nimmt und der Welt da draußen auch beweisen will, ich bin der wahre Champion. Alle anderen sind nur Platzhalter. Vielleicht motiviert ihn das nochmal zusätzlich. Und dementsprechend, also wenn es wirklich stimmt, dass er bis vor einem Jahr das Ganze mehr oder weniger so auf einer Arschbacke abgesessen hat, dann bin ich gespannt, wie ein voll durchtrainierter, gut vorbereiteter John Jones kämpft. Möchte man ja gar nicht drüber nachdenken, wie gut das dann ist. Ja, also er hat sich ja jetzt auch geäußert, hat gemeint, er möchte noch dreimal in der Light Heavyweight Division kämpfen. Einmal gegen Daniel Cormier, gegen Rumble Johnson und das lang erwartete Rematch gegen Alexander Gustafsson will er auch noch bestreiten. Und dann möchte er hoch in die Heavyweight Division. Was hältst du von der Aussage? Bin ich voll bei ihm, wirklich. Weil danach hat er auch nicht mehr viel zu beweisen, außer in dieser Zeit, wo jetzt diese drei Kämpfe anstehen, wächst noch jemand anders heran, der da irgendwie interessant werden könnte. Aber ansonsten hat er in der Light Heavyweight Division nicht mehr wirklich was zu beweisen, meiner Meinung nach. Ja, ist schwierig, in der Light Heavyweight Division noch, sag ich mal, jetzt aktuell Leute zu finden, die in naher Zukunft da nach oben rutschen könnten. Ja. Also du hast halt Johnson, Gustafsson und Cormier, die sind gesetzt. Und dann bist du halt bei Kandidaten wie Glover Teixeira, Ryan Bader, OSP, Rashad Evans, Shogun, sind alles Leute, die jetzt, sag ich mal, nicht mehr ihre Höhepunkte der Karriere vor sich haben, sondern das Gegenteil ist der Fall. Genau, und John Jones als Heavyweight, ne, und dann ihm den Titel als Baddest Man on the Planet zu verpassen, das wird schon geil. Es ist wirklich hochinteressant, wenn es dazu kommen würde, dass er ins Schwergewicht geht, wie er sich da so macht. Also ich glaube nicht, dass er große Probleme haben dürfte, aber es ist schon natürlich nochmal ein Unterschied gegen so ein Paket wie, sei es jetzt ein Alistair Overeem oder Fabricio Werdum oder selbst gegen so einen Ben Rothwell zu kämpfen. Also das sind schon nochmal Massenunterschiede, die sind nicht zu vernachlässigen, aber ich glaube, John Jones ist ein so guter Kämpfer, ja, das ich wäre überrascht, wenn er da nicht auch binnen kürzester Zeit Champion werden würde. Muss man einfach so sagen. Ja, ich auch. Ein anderer, über den ja auch so ein bisschen darüber diskutiert wird, ob er vielleicht in die Heavyweight Division geht, ist Ryan Bader, um da nochmal kurz dabei zu bleiben. Weil für ihn hat sich natürlich so diese Light-Heavyweight-Geschichte, ich möchte nicht sagen erledigt, aber er kriegt halt immer einen Dämpfer, wenn es dann um den nächsten Schritt geht, um wirklich dann Contender zu werden. Dann bekommt er einen Dämpfer und verliert seine Kämpfe. Sprich, das scheint einfach nur ein Top-10-Kämpfer zu sein und kein Top-5-Kämpfer. Auch wenn er aktuell auf Platz 5 gerankt wird und davor auf Platz 4. Ich denke mal, du weißt, was ich ungefähr meine. Jetzt würden Spekulationen laut, dass er da mit dem Gedanken spielen könnte, vielleicht in die Heavyweight-Division hochzugehen und da dann vermeintlich schwächere Gegner vor die Brust zu bekommen und sich dann ja da besser aus der Affäre stehlen um sich da besser aus der Affäre stehlen zu können. Ja, bin ich mal gespannt, ob er das wirklich macht. Mhm. Es scheint für mich so, als ob Ryan Bader ein guter Kämpfer ist, aber nicht so das komplette Paket hat, um wirklich, ich sag mal, auf sich aufmerksam zu machen in bezüglich Titelkämpfer oder so. Ja, sehe ich genauso. Was, glaube ich, so ein bisschen. Ich muss auch ehrlich gestehen, also er hatte natürlich trotzdem diese Winning-Streak hinter sich jetzt, aber es waren halt auch alles nur Decision-Kämpfe, ne? Und irgendwie, das ist jetzt nicht so das, worauf ich dann wirklich Bock habe. Ich finde, das Beste an Brian Bader ist immer noch sein Kampfname. Ne? Das, Darth Bader, ja. Ja, das steht schon über allem. Und danach, also ich meine, klar, natürlich müssen wir nicht darüber reden, dass so Typen uns wahrscheinlich locker in den Boden stampfen würden. Naja. Aber zum Zugucken ist es halt, gibt's wesentlich spannendere Kämpfer in der Light Heavyweight Division und auch in der Heavyweight Division. Es scheint fast so. Heavyweight Division ist ein gutes Stichwort. Ben Ruffell submitted, das muss man hier nochmal unterstreichen, Josh Barnett via Go-Go-Joke. Falls es noch keiner mitbekommen hat, es wurde ja reichlich diskutiert und besprochen. Also bei diesem Griff handelt es sich wohl um einen Aufgabegriff, der Druck auf den Adamsapfel ausübt. Und der muss so immens sein, dass dir das wirklich so vorkommt, dass dir dein Adamsapfel gleich wegplatzen würde. Also das muss wohl der Clou an diesem Trick sein. Also es ist nicht so wie zum Beispiel beim Guillotine-Choke, dass deine Blutzufuhr da unterbrochen wird oder abgedrückt wird, sondern hier ist der Druck auf dem Adamsapfel so immens, dass der Gegner tappt. Weil eigentlich sieht die ganze Herangehensweise bei diesem Submission-Move so aus, als ob du ja so einen Ten-Finger-Joke ansetzen willst, Ten-Finger-Guillotine-Joke oder so. Er sagt aber explizit, nein, das ist nicht der Fall. In der Regel tappst du dann auch nicht aus so einem Submission-Move. Mhm. Also es ist wohl selbst kreierte Geschichte seines Jiu-Jitsu-Trainers. Also da kann man mich jetzt hier nicht genau festnageln, ja, weil mir fehlt natürlich da die Kenntnis, wie genau da dieser Move angesetzt wird. Selbst große Jiu-Jitsu-Kämpfer wie die Gracies haben nachgefragt, wie dieser Griff eigentlich funktioniert, und das sagt ja schon einiges. Mhm. Es war wahnsinnig beeindruckend aus meiner Sicht, dass Ruffell, der zunächst jedenfalls für mich so Probleme hatte, in den Kampf reinzukommen, aber dann sicherer und sicherer wurde und das Ganze dann halt mit dieser Submission gekrönt hat. Ja. Ja, der hat ja so diesen ganz eigenartigen Kampfstil, ne? Der marschiert da los wie Frankensteins Monster, frisst auch jede Menge Schläge. Er war ja irgendwie relativ schnell am Bluten, irgendwie ein Cut auf der Nase. Aber alles egal, er kommt halt eher über die Kraft, während Josh Barnett eher so den Techniker gemacht hat, wenn man von Techniker reden kann. Aber ja, doch, glaube ich schon. Und dann halt dieser dieser Submission aus dem Nichts, das war schon irgendwie beeindruckend. Ja, ähnlich hat er ja auch Michonne submitted, mit dem gleichen Go-Go-Joke sozusagen. Ja. Und was du gemeint hast, glaube ich, ist, dass Barnett am Anfang halt ziemlich großen Erfolg hatte mit seinen Jabs und dann auch Ruffell ja da so einen Cut verpasst hat. Das sah schon gar nicht so schlecht aus. Das ist ja das, was ich meinte. Ich hatte zunächst das Gefühl, dass Barnett hier das Ding gut im Griff hat. Aber was wirklich ein Problem ist, das hast du ja auch angesprochen, er hat eine sehr eigenartige Art zu kämpfen, Ben Ruffell. Mhm. Er wechselt ganz oft seine Auslegerposition von orthodox, dann steht er wieder komplett gerade vor dir, dann wieder zu Southpaw. Das ist ganz schwierig, sich darauf einzustellen. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wer darüber gesprochen hat, aber irgendein Kämpfer, auch ein Heavyweight, habe ich jetzt irgendwo gelesen, der hat auch erzählt, er hat mit ihm mal gespart und musste wirklich nach einer Runde abbrechen, weil das einfach, er hat gesagt, da kannst du dich überhaupt nicht drauf einstellen. Es ist ganz merkwürdig, gegen einen Kämpfer zu kämpfen, der so oft seine Auslegerposition wechselt und dann auch wirklich mal direkt gerade vor dir steht, was eigentlich ein No-Go ist. Ja. Und du hast auch immer Josh Barnetts Ecke gehört, die geschrien hat, er steht einfach nur vor dir. Aber in dem Moment, wo du das realisierst, zack, steht er schon wieder mit Southpaw vor dir und dann auf einmal wieder orthodox. Also das war wirklich beeindruckend zu sehen, wie er das so einfach macht. Also weißt du, das wirkte nicht so, als ich strenge mich jetzt an, dass ich immer meine Auslegerposition wechsle, sondern das scheint in ihm drinne zu sein. Das ist passiert automatisch. Ja. Die Frage ist halt, ob er damit gegen den Verdum oder gegen Cain Velasquez auch durchkommt. Ja, richtig. Ich finde ja, die erste Runde sah schön tanzbärenmäßig aus, ne? Wenn er die ganze Zeit einen Schritt vor, dann stellt er sich wieder quer vor dich, dann wieder einen Schritt zurück. Und Josh Barnett ist ja auch eher der Hühne, ne? Eher so ein Fleischberg. Und also zum Zugucken war das schon sehr amüsant. Jetzt war das natürlich nicht der MMA vom Feinsten, aber zum Zugucken für die Unterhaltung war das schon sehr gut. Die Submission, die war dann vom Feinsten. Das hat es auf jeden Fall rausgerissen. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt haben wir das Problem, dass in der Heavyweight Division plötzlich drei Leute an Fabrizio Verdums Tür klopfen. Mhm. Er hat jetzt auch nochmal gesagt, dass er nicht allzu lange ausfallen wird. Wenn ich das richtig verstanden habe in dem Interview, dann hört sich das für mich sehr danach an, dass er einen leichten Bandscheibenvorfall hat. Weil er hat das so beschrieben, dass der Arzt gesagt hat, ja, hier mehr Muskeln im Rücken aufbauen. Mhm. Aber wenn du das jetzt noch 2-3 Mal hast in dieser Art und Weise, dann müssen wir operieren. Und das ist eigentlich das, was man immer zu Bandscheibenpatienten sagt. Also mehr Muskelmasse aufbauen und wenn sich es nicht dann dadurch in den Griff zu kriegen lässt, dann müssen wir wahrscheinlich operieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist, aber es scheint wohl das Problem gewesen zu sein. Also die Fußverletzung war eher sekundär. Das große Problem war diese Rückenverletzung, vermutlich eine Bandscheibenverletzung, die aber nicht allzu viel Zeit zum Heilen in Anspruch nehmen sollte. So hört man es jedenfalls aus Radooms Camp. Und auf was ich hinaus wollte, du hast jetzt Ben Rothwell, der, denke ich mal, Argumente hat für einen Titelkampf. Du hast Stipe Miocic und auch noch Cain Velasquez. Mhm. Und also, Overeem vielleicht auch noch? Overeem ist, glaube ich, aus dem Grund ein bisschen raus, weil Rothwell ihn besiegt hat. Also du, ich finde, du kannst eigentlich nicht Overeem jetzt den Titel geben und Rothwell nicht. Ja, okay, also nicht vor Rothwell auf jeden Fall, da hast du recht. Deswegen würde ich den eher rausnehmen aus der ganzen Diskussion. Aber dennoch haben wir 4 Kämpfer und die Frage ist, wie wird sich das in den nächsten Wochen oder Monaten dann darstellen? Wer wird gegen wen kämpfen? Wie würdest du es jetzt machen, wenn es nach dir ginge? Also ich persönlich, das habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt, ich möchte schon Cain Velasquez gegen Fabricio Werdum sehen. Ich habe jetzt noch nichts, kein Update gehört von wegen, wie lange der tatsächlich jetzt ausfällt, wie lange wir auf diesen Kampf warten müssten. Velasquez wird operiert, fällt dann 4 Wochen aus und könnte dann wieder trainieren. Sprich, also wir würden den Kampf dann in 3-4 Monaten sehen. Eher 4-5 Monate wahrscheinlich. Ne? UFC 200 wäre vielleicht was. Allerdings glaube ich, dass der Kampf nicht groß genug für UFC 200 ist. Meins ist doch Heavyweight. Heavyweight kannst du doch. Ja, okay. Es ist Heavyweight, aber die Kartenvorverkäufe für UFC 196 sahen nicht allzu gut aus und es fühlte sich auch nicht an wie ein großer Pay-per-View, wenn man mal so selber in sich reinhört, dann hat man nicht das Gefühl gehabt, wir sprechen jetzt hier von einem riesigen Pay-per-View. Es war zwar ein Kampf, der die Leute interessiert hat, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, das ist nicht der Kampf, den sie bei UFC 200 zeigen wollen. Außer es gibt keine bessere Option. Also für mich hat eigentlich trotz allem keiner eine Chance gegen Fabricio Werdum, außer Cain Velasquez. Das ist jetzt meine persönliche Sichtweise. Und deswegen möchte ich trotzdem als erstes Cain Velasquez sehen. Ich denke, Fabricio Werdum geht es ja ähnlich. Der wird jetzt dann auch, hat es ja gesagt, kurz ausfallen, nicht so ewig lang. Das heißt, beide könnten eigentlich dann, sagen wir mal, in 1-2 Monaten wieder ins Trainingscamp einsteigen und dann sind auch beide quasi gleichzeitig wieder fit. So hört es sich an, ja. Ne? Halte ich also für eine sinnvolle Lösung. Ja, und dann, warum denn nicht Stipe Miocic gegen Ben Rothwell? Warum denn nicht? War ja auch für Dublin schon geplant, dann hat sich ja Miocic verletzt und der Kampf musste kurzfristig abgesagt werden. Ich finde die Variante nicht schlecht, muss ich ehrlicherweise sagen. Das Problem, was ich habe, ist natürlich, dass man Miocic jetzt schon mit ins Boot geholt hat. Und ja, ich meine, es ist jetzt schwierig zu sagen, der ist jetzt wieder raus, der muss jetzt nochmal einen Kampf bestreiten, denn nach seinem letzten Sieg hat man ihm ja auch gesagt, du bekommst als nächstes einen Titelkampf. Ja? Ja. Wenn er jetzt zum Beispiel hört, ja, ich muss bis zum Sommer warten, bis Velasquez gegen Werdum gekämpft hat und kann dann im besten Fall vielleicht September, Oktober um den Titel kämpfen, ist das schon eine relativ lange Pause, die er da einlegen müsste. Deshalb Ich persönlich würde es fair finden, wenn man sagt, Miocic gegen Werdum, zeitnah, Mai oder so, und Velasquez gegen Ben Rothwell 2. Die beiden hatten es ja schon mal miteinander zu tun. Allerdings damals, ja, unter anderen Vorzeichen, möchte ich fast sagen. Also es wäre vielleicht eine gute Möglichkeit für Rothwell, seine Niederlage auszumerzen. Und gleichzeitig wäre es allerdings eine große Möglichkeit für Cain Velasquez, einen momentan guten Heavyweight, der in aller Munde ist, zu besiegen. Also ja, damit hätte ich eigentlich kein Problem, wenn man sagt, Rothwell gegen Velasquez und Miocic gegen Werdum. Ich habe aber auch mit jeder anderen Konstellation ehrlich gesagt kein Problem. Miocic gegen Velasquez und Rothwell gegen Werdum ist für mich auch okay. Ja, sehe ich genauso. Und meiner Meinung nach kann man ja auch ruhig Overeem irgendwie, vielleicht Overeem gegen Velasquez oder so etwas. Warum denn nicht auch so eine Variante? Also in der Heavyweight Division gibt es zumindest genügend Kämpfer, die man jetzt gerade aktuell gegeneinander stellen könnte. Und es ist jedes Mal zumindest interessant. Wenn es der UFC gelingt, Overeem jetzt wieder zu verpflichten, dann wäre das definitiv ein Kampf, den ich auch gut finden würde, Velasquez Overeem. Das ist ein Kampf, den wollten wir irgendwann sehen und würde sich anbieten. Also da hätte ich überhaupt kein Problem damit, absolut. Ja. Also das würde ich gut finden. Du könntest genau, jetzt ist es schwierig, Overeem, wie gesagt, damit in das Titelgeschehen eingreifen zu lassen, aber man darf nicht vergessen, Overeem war der Letzte, der Werdum besiegt hat. Also da gibt's ja auch noch eine Geschichte zwischen den beiden. Und das, ja, also für die UFC ist, glaube ich, eine Verpflichtung von Overeem wichtig. Also es hat die Frage, gefühlt hat Overeem nicht so viel gezeigt in seiner UFC-Karriere, aber er steht jetzt besser da denn je, weil er die letzten Kämpfe gewonnen hat. Also das wird interessant sein, was sie mit Overeem machen, denn du wirst es ja auch mitbekommen haben, jetzt schweifen wir mal kurz ab. Gestern wurde bekannt gegeben, dass Benson Henderson nicht bei der UFC bleibt und seinen Vertrag nicht erneuern wird, sondern dass er zu Bellator wechselt. Mhm. Und das wird in der MMA-Welt schon mit großen Augen und Staunen begutachtet, sage ich jetzt mal. Nicht, dass man das ausschließen konnte im Vorfeld, dass Henderson zu Bellator geht, aber es ist zumindest mal ein Kämpfer, der nicht sonderlich alt ist, der ehemaliger UFC-Champion war und mit Sicherheit auch gute Möglichkeiten hat oder hatte, wieder UFC-Champion zu werden. Der hat sich jetzt klipp und klar dafür entschieden, zu Bellator zu gehen. Ein Grund war die Kohle. Da gibt es jetzt auch ein paar mehr Details. Die UFC wollte Benson Henderson zwar mehr zahlen, aber nur, wenn er wieder Champion wird. Also der Ausgangsvertrag war finanziell nicht so besonders gut. Da war Bellator besser und auch ONE FC. Okay. Die haben auch mehr geboten, was schon überraschend ist, finde ich, dass die UFC da ausbieten können. Ja. Und die UFC hat halt gesagt, okay, pass auf, wir geben dir folgende Möglichkeit, wenn du wieder Champion wirst, kriegst du so einen guten Vertrag, dass du so viel Geld verdienst wie noch nie in deinem Leben. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig, an diesen Punkt erst zu kommen, ja. Also du willst mir also sagen, Benson Henderson glaubt nicht an sich selber. Nee. Das sehe ich überhaupt nicht so. Benson Henderson ist von der UFC abhängig, will ich dir sagen. Okay. Weil du weißt, dass es nicht immer darauf ankommt, wie gut du bist. Also es gibt genügend Kämpfer, denen wurde schon 200 Mal ein Titelkampf versprochen. Ich übertreibe jetzt absichtlich. Ja. Und haben den dann nicht bekommen und drehen wieder eine extra Runde. Du bist davon abhängig, wie fit bist du. Ja, wenn du dich jetzt verletzt, fällst länger aus, bist du wieder aus dem Title Picture raus, kannst du von vorne anfangen. Das nächste ist Benson Henderson, weiß nicht so richtig, kämpft er im Welterweight, kämpft er im Lightweight. Im Lightweight ist momentan relativ viel Musik drin. Da wird's schwierig für ihn, einen Titelkampf zu bekommen. Im Welterweight vielleicht schätzt er seine Chancen nicht allzu gut ein. Sprich, der Deal mit der UFC würde mehr Risiko in sich birgen. Und jetzt hat er einen Deal mit Bellator abgeschlossen, der ihm eigentlich ermöglicht, mehr Geld zu verdienen, zugesichert, ohne dass er irgendwie ein Champion werden muss oder so. Mhm. Und vielleicht sogar häufiger zu kämpfen. Der größere Star werden, kann ein größerer Star werden als in der UFC, weil er ist halt, finde ich, momentan mit der größte Star bei Bellator. Ja. Er kann seine Sponsor-Deals behalten, auch ein wichtiger Punkt. Und er sieht sich vielleicht damit auch so ein bisschen als Vorreiter. Ganz einfach, dass er ein Zeichen setzt und sagt, Bellator ist nicht mehr nur diese zu belächelnde Organisation, die alternde Kämpfer antreten lässt, sondern wir haben jetzt schon ein paar gute Leute. Wir haben Gilbert Melendez, wir haben Phil Davis, wir haben Josh Thompson. Das sind natürlich so langsam mal Kaliber. Ich möchte nicht sagen, dass die der UFC jetzt fehlen. Da müssen wir mal auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, und Josh Thompson ist aus meiner Sicht zu alt. Phil Davis ist relativ langweilig anzugucken, hat in der UFC wahrscheinlich auch nicht unbedingt Chancen auf den Titel. Gilbert Melendez, ja, ist ein absolut richtig, richtig guter Kämpfer. Aber auch da kann ich verstehen, warum die UFC gesagt hat, scheiß drauf. Und auch bei Benson Henderson kann ich es verstehen, dass die UFC sagt, komm, nimm ihn. Der hat so oft Decisions bei uns knapp gewonnen und ist vielleicht nicht der größte Draw, was Pay-Per-Views und so angeht. Mhm. Ihr werdet glücklich mit denen. Wenn die mehr zahlen, super. Genau. Hat ja auch zuletzt, ist ja kontinuierlich immer ein Stückchen weiter nach unten gerutscht. Von daher, ich kann das auch verstehen, dass die UFC da sagt, nee, dann probieren wir es mal aus, was für Auswirkungen das hat, wenn wir den ziehen lassen. Ja, entscheidend wird es halt mit den wirklich wichtigen, großen, zukünftigen Stars, wie zum Beispiel in Aljamain Sterling. Da würde ich sagen, den würde ich jetzt nicht unbedingt gehen lassen. Also, ja, das nächste ist, für Benson Henderson wird sich wahrscheinlich auch damit die Tür für eine mögliche zukünftige Karriere in der UFC verschlossen haben, weil ich glaube, das sieht die UFC nicht so gern, wenn du, also eigentlich mit einer Winning-Streak da abtrittst und sagst Tschüss, da sagen die, glaube ich, weißt du was? Viel Spaß bei Bellator. Wir scheißen auf dich. Ja. Ist für dich das der Wechsel von Benson Henderson Grund genug? Also es wurde jetzt bekannt gegeben, er wird am 22.04. direkt mit einem Titelkampf bei Bellator starten. Ja. Mit einem Welterweight-Titelkampf gegen Andrei Koreshkov oder so. Ich habe noch nie von dem Typen gehört, aber ich gucke auch kein Bellator. Wirst du dir diesen Kampf angucken oder diese Fightcard oder sagst du, Bellator kann ich nichts mit anfangen? Wird das auf dem UFC Fight Pass übertragen? Das wäre natürlich eine schöne Sache. Einfach mal so Bellator da übertragen. Ja. Nee, ja, man müsste dann, glaube ich, sich andere Wege suchen. Ja, siehst du, da habe ich gerade, um ehrlich zu sein, kein Interesse dran. Also ich weiß nicht, nee, juckt mich ehrlich gesagt nicht. Also Benson Henderson, nee. Und deswegen hätte ich auch gesagt, wenn ich Bellator, also wenn das für mich ein Problem ist, Bellator zu gucken, dann werde ich mir dieses Problem nicht unbedingt anhalten. Also es ist merkwürdig bei mir, ich kann mit Bellator, das sage ich gleich mal vorneweg, nicht viel anfangen. Ich weiß nicht warum. Ich gucke mir eigentlich gerne Kämpfer an. Ich gucke mir auch das ein oder andere Event auf dem Fight Pass an von anderen Organisationen. Aber bei Bellator stört mich irgendwie was. Vielleicht ist es dieses, wir wollen gerne mehr sein, als wir sind. Ich kann es dir nicht richtig sagen. Aber eins steht fest, wenn es Bellator gelingt, jetzt noch 2-3 Kämpfer eines Kalibers von Benson Henderson zu verpflichten, dann werde ich da definitiv reinschauen. Weil dann ist die Organisation nicht mehr einfach so ja wegzunörgeln oder so. Also dann ist das einfach nicht nur so ein Begleitprodukt und so ein Relikt aus vergangenen Zeiten, wo man halt wirklich Competition hatte in Sachen Promotions, sondern dann werden die langsam interessant, auch für uns, die sich mit der UFC und mit MMA mehr beschäftigen, weil dann auch da, glaube ich, jüngere Kämpfer plötzlich aufpoppen könnten, die für die UFC mal später interessant werden könnten. Ja. Also für mich war Bellator bisher immer so, wenn ich gehört habe, dass es ein geiler Kampf war, dann habe ich schon versucht, irgendwie diesen Kampf zu sehen. Aber ich habe mir, glaube ich, noch keine Bellator-Card komplett angeguckt. Nee, ich auch. Doch, stimmt gar nicht. Ich habe mir 2-3 Bellator-Cards schon komplett angeguckt. Das stimmt gar nicht. Aber das war noch unter Björn Rapney-Zeiten. Also das ist schon lange her. Mhm. Irgendwie finde ich es gut, dass es jetzt so eine Möglichkeit gibt für Kämpfer, weil das belebt einfach das Geschäft, hoffe ich jedenfalls. Andererseits glaube ich, dass die UFC Bellator schon so weit davon geeilt ist, dass es keine richtige Competition mehr geben kann. Die UFC ist, glaube ich, einfach zu groß und die könnten halt einfach sagen, weißt du was, Benson, hier hast du das plus noch ein paar Dollar mehr, wenn sie es drauf anlegen würden, du kämpfst jetzt nicht bei Bellator. Ja. Und die UFC ist ja für die ein oder anderen Eskapaden auch bekannt. Also ich erinnere da nur an die Affliction-Geschichte. Da sollte es ja mal den Kampf geben, Josh Barnett gegen Fedor Emelianenko. Und da gibt es ja das Gerücht, dass Dana White dem guten Josh Barnett, glaub, 2 Millionen Dollar in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, so, und du pumpst dich jetzt voll mit PEDs und lässt dich erwischen. Und genauso ist es passiert. Okay. Und man kann Argumente dafür finden, dass das Ende von Affliction war, weil die Leute, die das ganze Ding da finanziert haben halt gesagt, nee, mit so einem Scheiß möchten wir nichts zu tun haben und haben Reis ausgenommen. Es war mit Sicherheit nicht der einzige Grund, aber es war noch so ein letzter Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich traue das so einem Typen wie Dana White auf jeden Fall zu. Ja, ich meine, du wirst, glaube ich, kein Weltklasse-Promoter, wenn du nicht die ein oder anderen fragwürdigen Tricks auf Lager hast. Ja. Also, ja, das sind natürlich nur Gerüchte, man wird da nie Beweise für finden, aber es gibt viele, die dieses Gerücht immer mal wieder hochholen, deswegen habe ich es jetzt auch mal getan. Ich weiß nicht, ob es 100%ig stimmt, aber wie du schon sagst, wenn ich es einem zutraue, dann dem guten Dana. Ja, aber wir sind da drauf gekommen, weil für Overeem würde das ja vielleicht von Interesse sein. Ja. Ist das denn für dich denn wirklich eine realistische Option? Overeem ist für mich immer ein Kämpfer, dem geht's ums Geld. Und wenn Bellator die richtige Kohle bietet, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Overeem sagt, ja, mach ich, weil er weiß, er hat sehr, sehr gute Chancen, da den Titel zu tragen. Mhm. Und er hat seine Deals, seine Sponsor-Deals, die er da weiterhin behalten kann, ohne direkt dann von der UFC und Reebok auf Schadensersatz verklagt zu werden. Es kommt ja aufs Geld drauf an, ganz einfach. Also ich glaube, ja. Overeem ist ein Typ, der geht dahin, wo die Kohle ist. Und ich glaube schon, dass er den Wunsch hat, mal irgendwann UFC-Champion zu werden. Okay. Aber das schon einschätzen kann, wie realistisch seine Chancen sind. Und es ist jetzt nicht so, dass er, also ich denke, er wird schon so sehen, dass er auf jeden Fall Verdun besiegen kann. Er hat es ja einmal geschafft. Aber ich glaube auch, dass man ihn so beraten wird und ihm klar macht, ey, du hast definitiv eine Chance, aber Bellator ist vielleicht finanziell für uns ertragreicher und der einfachere Weg. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein Alistair Overeem sagt, ach, dann nehme ich den einfachen Weg. Ja, ja. Ja, warum nicht? Warum nicht? Also ich finde das, von der Idee her finde ich es auch auf jeden Fall super. Meiner Meinung nach kann Bellator wirklich interessant werden. Ich habe auch nichts gegen Bellator, wirklich nicht. War nur, bisher gab es halt nicht wirklich den Anreiz für mich, da auch noch meine Zeit zu investieren. Aber für die Kämpfer oder fürs MMA-Geschäft glaube ich, dass das eine sinnvolle Sache wäre, dass da mehrere Player am Start sind, ja. Dass du als Kämpfer sagen kannst, ja, dann da oder da, warum nicht? Ich bin ja auch für eine Gewerkschaft, aber das wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ja, da kommen wir vielleicht nochmal im Northcard-Kampf drauf, dass so eine Gewerkschaft in weiter Ferne ist. Ja. Was ich dir noch fragen wollte, was hältst du denn von Ben Rothwells Einzugsmusik? Er hat ja schon wieder diesen Gimmick ausgepackt. Ja, er wollte ja auch mit seinem Cape und mit so einer Gesichtsmaske rauskommen. Aber da hat die UFC davor gesagt, nee, das geht nicht, du musst dir Reebok tragen. Da habe ich mir auch so gedacht, Alter, ihr seid echt, also ich stehe jetzt nicht unbedingt darauf, dass man alles, oder bei MMA alles so auf so ein Pro-Wrestling-Level hebt oder senkt, kann man sehen, wie man will. Aber wenn das einer macht und das sein Gimmick ist, sein Markenzeichen, dann gewinnst du eigentlich als Promotion, weil es ist was Besonderes und Leute, die ihn bei Fox sehen, werden sich an Ben Rothwell erinnern. Jetzt weiß ich nicht, ob sie sich zwangsläufig, also so random Zuschauer, jetzt an ihn erinnern können. Also ich habe kein Problem mit der Musik, ich finde die nicht gut oder so, also ich kann damit nichts anfangen, aber wenn er da sein Gimmick leben dürfte, hätte ich kein Problem damit, auch wenn es natürlich affig rüberkommt, aber wenn das für ihn der Weg ist, ja, ist okay. Ja, sehe ich genauso. Ich muss aber auch sagen, ich fand aber schon schön, dass er dann am Schluss kein Gimmick-Fight-Interview gegeben hat. Also das war ja beim letzten Kampf, da hat er dann nochmal den Skeletor gebeamt und das glaube ich, das brauche ich nicht. Ich hab drauf gewartet. Darauf habe ich auch. Aber ich war, als es dann nicht gebracht hat, da habe ich schon gedacht, ja, okay, vielleicht besser so. Ja, er hat es ja auch gut argumentiert und hat gesagt, hier sollte es jetzt heute darum gehen, ein Statement zu setzen, um meine Ambitionen für einen möglichen Titelkampf zu unterstreichen und da ist für den anderen Scheiß kein Platz. Von daher, ja, ich verstehe natürlich, warum er das macht und er hat auch gesagt, nachdem die mir mein Cape und meine Maske da abgenommen haben, da habe ich auch keinen Bock mehr gehabt. Also, es ist halt wieder so ein Ding, das ist wie mit Matt Mitrione, der da in Badelatschen Interviews geben muss, wegen diesem bekloppten Reebok-Deal. Ja. Gleiches geht jetzt hier mit Ben Rothwell, das ist halt völlig lächerlich und das steht der UFC auch nicht gut zu Gesicht. Und vielleicht ist so ein Benson-Henderson-Abgang, um da noch darauf nochmal zu kommen, dann auch mal so ein kleiner Schuss vor dem Bug, wo sie sich dann überlegen, wenn er klar als Grund angibt, ja, Reebok-Deal ist für mich nicht so ertragreich und das ist ein Champion und ein erfolgreicher, bekannter Kämpfer. Und wenn der da schon sagt, gibt es mit Sicherheit noch viele andere, die das ähnlich sehen. Vielleicht denkt die UFC darüber mal ein bisschen nach, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, den Deal besser anzupassen oder neue Sponsoren mit reinzuholen, die noch ein bisschen Kohle mit abwerfen für die Kämpfer. Ja, müssen sie sich mit Sicherheit überlegen. Ja, aber in dem Rahmen fällt mir glatt wieder ein, warum ich die Prelims oder die Early Prelims gar nicht so schlimm fand, weil abgesehen von dieser Ben Rothwell Einlaufmusik gab es doch sehr viel coole Sachen. Also ich erinnere mich da an Notorious B.I.G., Johnny Cash und so. Aber wegen der Musik? Ja, genau. Man kann sich aber einen Spotify-Account holen für dasselbe Geld im Monat. Ja, wahrscheinlich. Also. Ja, aber ich war doch sehr, sehr begeistert davon, was die Jungs alles so an Musik ausgepackt haben, um einzulaufen. Ja, aber du weißt, dass sie nicht mehr du darfst zwar eine Musik angeben, die du hören möchtest bei deinem Einlauf, aber jede Menge Musiken sind mittlerweile gestrichen worden, hat auch mit dem Reebok-Deal zu tun. Ich weiß aber nicht genau, wie das miteinander zusammenhängt. Okay. Ich weiß nur, früher war es so, du hast der UFC dein Lied gesagt, was die wollen, dann haben sie kurz geguckt, ob das von der Lizenz her möglich ist und in den meisten Fällen hat es geklappt. Jetzt ist es wohl so, und wie das zusammenhängt, frag mich nicht, ich habe es nur von einem Kämpfer gehört in einem Podcast, dass es nicht mehr so ist, dass man einfach eine Musik wählen kann, sondern es gibt einfach Musiken, da sagt Reebok aus irgendwelchen Gründen, nee, die können wir nicht nehmen. Vielleicht hat das auch was mit den Texten zu tun oder so. Ja. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber da waren auch schon viele Künstler, bei denen ich zutraue, dass sie eigentlich dann nicht, wie soll ich sagen, Mainstream-mäßige Musik machen. Dann, ja. Aber gut. Komm. Kann sein. Also wenn das so ist, ist natürlich völliger Bullshit. Also, aber sei es drum. Ja. Jimmy Rivera besiegt Yuri Alcantara, 3 Runden, Fight of the Night. Und für mich persönlich ist das so das Spiegelbild der kompletten Card, weil, oder was heißt das Spiegelbild? Das war der Fight of the Night und es war ein guter Kampf, aber mit Sicherheit kein so guter Kampf wie, ja, andere Kämpfe, die wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Guter Kampf, ich habe nichts, über was ich da groß jetzt erzählen könnte. Rivera scheint so, als ob er in der Bantamweight Division interessant werden könnte, aber auch jetzt keiner, den ich jetzt als Titelträger für die nächsten Jahre auf dem Zettel habe. Und Alcantara kommt einfach nicht, ja, über ein gewisses Level hinaus. Das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Mehr habe ich zu dem Kampf nicht zu sagen. Ja, ja, ich finde auch, dass er der Richtige gewonnen hat. Auch die Art und Weise, wie der gewonnen hat, irgendwie mit, ich glaube, 2-1 oder so hat er ja gewonnen. Völlig in Ordnung. Jimmy Rivera hat diesen Kampf ziemlich dominiert, finde ich. Yuri Alcantara konnte nur irgendwie mit Tritten durch die Mitte oder mit links auf die Körpermitte irgendwie so irgendwie Gefahr ausüben und das war es dann auch schon, ja. Da hast du absolut recht. Mehr gibt's da vielleicht nicht zu sagen. Der Kampf, der natürlich für viel Gesprächsstoff gesorgt hat, war Brian Barberina gegen Sage Northcutt, weil es zum einen die erste Niederlage war von Sage Northcutt und zum anderen natürlich viele Diskussionen über das Abklopfen von Sage Northcutt gab, weil eigentlich Sage Northcutt in einer Position aufgegeben hat, in der man nicht aufgibt. Ja, das kann ich jetzt auch nur sagen, weil es viele andere so sehen. Ich war noch nie in der Position, kann es also schwer einschätzen. Kenny Florian hat gesagt, er war schon oft in dieser Position, aber er hat noch nie in seinem ganzen Leben nur eine Sekunde damit verbracht, daran zu denken, jetzt hier aufzugeben in so einer Position. Er kann sich's nicht erklären, warum Sage Northcutt in diesem Moment aufgibt. Es gibt viele Leute, die sagen, gut, es hat eindeutig bewiesen, dass der Typ einfach noch nicht UFC-Niveau erreicht hat. Und es ist zwar normal, dass junge Kämpfer einfach sich an ihre Grenzen rantasten müssen und dann vielleicht auch mal abklopfen, wo sie noch nicht abklopfen müssten, aber das passiert in der Regel dann in kleineren Organisationen und eben nicht auf der größten Bühne der Welt in Sachen MMA, nämlich in der UFC. Da wartest du halt ein gewisses Skill-Level, das scheint hier bei Sage Northcutt gefehlt zu haben. Um das nochmal ausholenderweise zu sagen, man hat ja ein ähnliches Phänomen in seinem letzten Kampf gegen Cody Pfister gesehen, als er auch am Boden lag und nicht selber hochkam, dann vom Referee mehr oder weniger die Hilfestellung bekam und der Kampf wurde wieder auf die Beine gestellt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Das hat man ja hier mehr oder weniger jetzt auch gegen Brian Barberina gesehen, dass er einfach nicht eine Möglichkeit gefunden hat, sich aus dieser Situation zu befreien und dann relativ schnell mit dem Tappen war, mit dem Abklopfen war. Für mich war es auch mehr als nur verwunderlich, dass ein Kämpfer in so einer Position aufgibt, habe ich noch nie gesehen in der UFC, in MMA. Er hat ja schon eine Erklärung geliefert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, habe ich bisher nicht gehört. Schwierig. Er hat gesagt, er hat eingeleitet mit, ich möchte jetzt hier keine Ausreden finden, aber ich habe Eine Ausrede. Ja, ich habe aber eine Ausrede und zwar eine Halsentzündung. Ich hatte ich habe das jetzt mal mit Halsentzündung übersetzt, weil ich habe es natürlich durch die Übersetzungsmaschinen gejagt, durch 2 und jedes Mal kommt Halsentzündung raus. Ich glaube, es ist eine Angina, ja, weil er hat von Antibiotika und so gesprochen, also das würde jetzt eher so in Richtung Angina dann stufen, weil ich war ja auch, wissen ja viele, lange Zeit Medizinstudent und kenne mich da sehr gut aus, was das angeht. Du bist doch Hobby Hals-Nasen-Ohrenarzt, ne? Absolut, ich gucke in jede Röhre. ist so. Also auf jeden Fall scheint er da irgendwie was mit dem Hals gehabt zu haben und er möchte jetzt hier absolut, er möchte keine Ausrede finden, aber ihm ging es wirklich so schlecht. Er konnte fast nicht mehr laufen, er musste ins Krankenhaus 2 Tage vorher. Und zum Friseur. Zum Friseur musste mit Sicherheit auch, das Gel musste nochmal neu aufgetragen werden. Er musste auf jeden Fall ins Krankenhaus vorher, er hat nichts gehört, absolut, er hat überhaupt nichts, er war im Endeffekt taubstumm. Er war taubstumm, er hat auch sich ganz komisch angehört, hat er gesagt, er hat eine ganz komische Stimme gehabt und jeder, der schon mal im Oktagon stand, weiß natürlich, dass die Stimme mit das Wichtigste ist bei so einem MMA-Kampf. Das auch keine Takedown-Versuche, sondern da war das Zeichensprache. Ne? Ja, es war keine Takedown-Versuche, du hast es absolut richtig gedeutet, das ist eine Zeichensprache mit seiner Ecke gewesen. Also wir halten fest, er hörte nichts, er konnte nicht reden, währenddem er gekämpft hat und musste deswegen ganz schnell tappen, weil natürlich das Hustenbonbon da irgendwie festgeklemmt war dann. Und ich meine, ich sag mal so, ich habe kein Problem damit, wenn ein 19-Jähriger noch nicht diese Toughness eines Robbie Lawlers hat, ja. Aber was ich eben gesagt hat, wenn sowas gesagt habe, wenn sowas in kleineren Ligen passiert, dann ist das für mich okay, weil diese Kämpfer müssen auch dazulernen und müssen ihre Grenzen selber entdecken und vielleicht tappst du dann mal zu früh, ja. Andererseits vielleicht tappst du mal zu spät und verlierst das Bewusstsein oder so. Also man muss da, denke ich mal, einfach einem jungen Kämpfer diese Fehler einräumen. Aber wenn ich UFC gucke, erwarte ich ein gewisses Niveau. Und wenn ich UFC on Fox gucke und die Maincard gucke, erwarte ich dieses Niveau schon dreimal. Wir reden hier nicht von Early Prelims. Das ist hier der fucking Shit auf dem größten Outlet, den die UFC momentan hat, Fox TV. Da erwarte ich ein gewisses Level. Und damit muss er sich auch dann einfach auseinandersetzen, dass Leute danach sich darüber lustig machen und das ja einfach belächeln, wie er da die Leistung zeigt. Und wenn ich dann einen Tag später ein Interview gebe bei Ariel Helwani und sage, ich möchte mich jetzt hier eigentlich nicht rausreden, aber ich rede mich jetzt mal raus, dann sieht das nicht besonders gut aus. Und Helwani ist ja sowieso, das ist ja, wenn der mal jemanden gefressen hat, dann ist es ja, oder wenn der mal jemanden geil findet, dann ist das ja für den jedes Mal eine Ejakulation, wenn er nur mit dem reden kann. Ja, das ist ja so ein 19-Jähriger, den kann man doch nicht verhalten, die Fresse. Der Typ verdient 40.000 Euro pro Kampf. Ja, und ist mit 19 Jahren spoiled as fuck, ja, dem scheint die Sonne aus dem Arsch. Und jetzt darf ich den nicht dafür kritisieren, dass er da am Boden liegt und einfach tappt, ohne irgendwie einen Grund. Jedenfalls für mich als UFC-Fan, der, ich behaupte jetzt mal, alle UFC-Kämpfe gesehen hat in den letzten 3 Jahren. Also, nee, lass ich nicht durchgehen, da nehme ich keine Rücksicht. Für mich war das eine katastrophale Performance, von der er sich natürlich wieder erholen kann, zurückkommen kann und dann daraus lernen kann und besser werden kann. Aber was ich eigentlich mit mal klar machen will, welchen Punkt ist, ich verstehe nicht, warum die UFC immer jüngere Kämpfer ranholt, die dann in Kämpfe steckt, oder unerfahrene Kämpfer, so muss man sagen, die dann in Kämpfe steckt und die scheitern dann auf großer Bühne. Das sieht nicht gut aus für die UFC. Das ist eigentlich mein Punkt. Ja, ich kann da nicht großartig was da weiter dazu sagen. Weil ich sehe das ähnlich. Ich denke auch, dass der wird natürlich besser werden. Wenn der kriegt auch noch eine Chance, der wird auch nochmal wieder relativ weit oben in der Fightcard stehen. Und der wird auch sicherlich auch daraus lernen. Ich meine, die Athletik, die er hat, die ist ja sagenhaft. Dazu, wie der sich präsentiert, ist jetzt vielleicht mal gut. Andere Sache. Wahrscheinlich stehen aber Amerikaner drauf, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dann, jetzt war es scheiße, jetzt war es wahrscheinlich sogar richtig scheiße, aber wir werden das auch wieder sehen, dass der wird auch nochmal wieder guten Kampf zeigen, ganz bestimmt. Ja, er geht ja jetzt wohl voll zu TriStar, bislang hat das ja mal eine Woche da probiert, hat zwar jetzt auch Farah Sahabi in seiner Ecke gehabt, aber sie haben im Vorfeld zu diesem Kampf nicht zusammen trainiert, sondern es wurde wohl viel über Skype und so irgendwie Trainingspläne und so rübergeschickt. Man muss auch dazu sagen, Sage Northcutt spart nicht in seinem Gym, ist jetzt erstmal nicht so schlimm, aber er hat auch da keine High-Level-MMA-Fighter. Deswegen ist der Wechsel, der ganze Wechsel jetzt zu TriStar auf jeden Fall schon mal ein richtiger Move, weil wie du es halt schon gesagt hast, er hat den Körper, er hat die Skills, er ist halt Jahren, Jahrzehnten fast schon, auch wenn es mit 19 lustig klingt, aber ich glaube mit 4 hat er irgendwie angefangen mit Karate oder so. Mhm. Also er ist in diesem, ja, in diesem Competition-Zirkus schon sehr, sehr lange, er kennt sich da aus und ich glaube, dass er da vielleicht jetzt die richtigen Rückschlüsse ziehen kann. Die Frage ist halt, wenn einer in so einer Situation tappt, ist das eine Einstellungssache oder ist das einfach so, ich muss mich erstmal an meine Grenzen rantasten? Also ich kann mir gut vorstellen, dass der tatsächlich noch nie in dieser Situation war. Ich weiß nicht, wie viele Kämpfe oder wie die Kämpfe, wie er die vorher bestritten hat, aber ich traue ihm echt zu, dass er mit 19 und noch nicht so der ewig vielen Erfahrungen tatsächlich noch nie in dieser Situation war. Und dann tut ihm vielleicht wirklich was weh, ne? Also so dumm das klingt. Und dann reagiert er einfach so. Ich trau ihm das echt zu. Dann hat ihm wahrscheinlich noch sein Trainer gesagt, du tappst erstmal lieber, bevor du dir irgendwie einen Arm ausreißen lässt oder so. Und dann kommt dir so etwas noch in den Kopf in dem Augenblick. Ich glaube schon, dass du das auch wegkriegst. Da bin ich sogar ziemlich sicher, dass du das wegkriegst. Ich denke, dass wenn er nochmal in dieser Situation wäre und das Hustenbonbon vorher weggelutscht hat, dann schafft er das auch, sich da durchzukämpfen. Vielleicht fehlen ihm auch tatsächlich da noch die Skills. Also die Athletik, wie gesagt, das haben wir ja vorhin gesagt, der hat eigentlich extrem viel, was du brauchst. Ja, und dann gib ihm die Zeit bei so einem Trainer wie heißt der? Fahrer Sahan, ne? Ja. Genau. Das ist ja, wir sagen ja regelmäßig, dass es ein geil, genau, es ist einfach ein geiler Trainer. Und wenn der da Bock drauf hat, dann formt er bestimmt einen ordentlichen MMA-Kämpfer draus. Glaube ich schon. Ja, also sehe ich, wie gesagt, genauso. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann wäre, wenn er, oder wie das dann wird, muss man ja sagen, wenn er jetzt bei TriStar voll trainiert und dann seinen nächsten Kampf bestreitet. Was ich halt so problematisch finde, ist halt, dass du danach, einen Tag später, erstens postet er auf Instagram dieses komische Video, wo er auf so einem Hoverboard Basketball spielt, denke ich mir so, okay, wenn es dir so scheiße ging, ja, dass du kaum was gehört hast und extrem hohes Fieber und Antibiotika, dann ist es vielleicht nicht die beste Art, deinen Punkt zu unterstreichen, dass du jetzt erstmal draußen eine Runde Basketball spielen gehst und dann halt sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte keine Ausreden finden, aber wirklich eine halbe Stunde nur über Ausreden sprichst, ja, das ist halt scheiße. Das ist halt auch publicity-mäßig echt ein Griff ins Klo. Also, das fand ich halt extrem unglücklich, um es jetzt mal milde auszudrücken. Ja. Sperr den nochmal 3 Jahre ein und ich glaube, dann sehen wir da einen richtig geilen Kämpfer. Also kann ich mir gut vorstellen. Jetzt war auch natürlich die Taktik, mit der er da reingegangen ist, war jetzt auch nicht das Allergeilste. Ne? Ist ja irgendwie immer mit so einer Rechts-Links-Kombination in Barbarina reingesprungen und hat dann den Takedown versucht, ne? Irgendwie Level-Change und dann auf die Knie und mit beiden Händen an die Knie. War alles irgendwie, sah so im Nachhinein, denk ich mir auch, ja, das kann man auch alles besser lösen. Also das haben wir bestimmt schon alles wesentlich interessanter und wesentlich besser gesehen. Die Geschwindigkeit hat er voll. Ne? Das macht echt Spaß, dem dazu zu gucken, wie schnell die Fäuste da fliegen. Aber die Art und Weise, wie er das da versucht hat durchzubringen, war schon relativ offensichtlich dann auch irgendwie. Du hast ja auch, Barbarina hat sich dann relativ eingeigelt, wenn er Sage Northcutt da auf ihn losgesprungen ist. Und dann hat er ihn sich gepackt und hat den Käfig gedrückt. Ja, und dann wusste Sage noch gar irgendwie nicht mehr so richtig damit was anzufangen. Irgendwie war er dann genug beschäftigt. Von daher, ich glaube, dass ihm einfach da die Erfahrung fehlt. Ne? Ja, das kann man, denke ich, mal so festhalten. Aber was ich sehr spannend fand, war, er kommt ja die ganze Zeit lächelnd rein. Ne? Und nachdem er dann nach der ersten Hälfte der ersten Runde gemerkt hat, dass das nicht so einfach laufen wird hier, hast du richtig gemerkt, oh, Mundwinkel ziehen sich nach unten und also dann nachdem das Ding dann verloren war, wie er dann da richtig bedröppelt in der Ecke stand, ne, beide Hände zusammengefaltet, da musste ich doch ein bisschen lachen, wie er dann, ne, das böse Kind hat was Böses gemacht und muss er ein bisschen in der Ecke stehen. Ich meine, erinnere dich doch mal dran, wo du 19 warst. Also der wirkt ja manchmal wirklich wie so ein Kind. Also das ist ja das Merkwürdige. Ich meine, wo ich 19 war, da war ich mit Sicherheit irgendwie ein bisschen anders drauf als Sage Northcutt. Gott sei Dank, muss man fast schon sagen. Ja, aber der wirkt wirklich wie so ein Kind, das an der Hand geführt werden muss. Und zwar im Käfig oder was ich, beim Karate und beim Kickboxen irgendwie geile Sachen zeigen kann. Und Salto nach vorne und so. Aber dann wirklich wie so ein, eher fast wie so ein Hund, dann aber auch eine Belohnung will. Und dann wackelt er mit dem Schwänzchen und freut sich. Und wenn er halt was Schlechtes gemacht hat, dann weint er da in der Ecke. Und dann muss man mal streicheln und, oh, Mensch, Sage, jetzt komm, jetzt holst du mal ein Stöckchen. Genau. Und dann geht, also es ist ein ganz merkwürdiger Charakter. Ein Affe, würde ich fast schon sagen. Ja. Prelims, hast du da noch irgendwas, über was du reden möchtest? Weil ich bin ehrlich, ich nicht. Lass mich mal kurz schnell über meine Notizen gucken. Ich glaube nicht, ne. Also vieles, Nö. Ja. Ah doch, warte, eine spannende Sache muss ich doch, eine Sache ist mir aufgefallen. Hast du das mitbekommen bei Ferreira in der Ringpause, wie der Trainer ihn begrüßt mit "You're such a freaking stud" und dann lässt er den übelsten Rülpser in die Kamera los. Da musste ich ja doch mal kurz lachen. Ja, und dann hat der Coach gesagt, das war ein guter Rülpser. Ja, genau. Das war das Highlight der Prelims. Also wenn ihr euch noch irgendwas angucken wollt von den Prelims, das könnt ihr euch angucken. Und vielleicht Randy Brown, der ja auch bei Looking for a Fight entdeckt wurde, der sich erstmal ein bisschen schwer getan hat in der ersten Runde gegen Matt Ryer, dann aber besser und besser wurde. Das ist ein Typ, ja, auf den freue ich mich. Das war ein ganz anderer Charakter als so ein Sage Northcutt, die alte. Der hat ja auch versprochen, dass es besser wird. Ja, kann mir schon vorstellen, der erste Kampf im Oktagon und so vor heimischem Publikum ist nicht so leicht. Ja. UFC und Fox 18 gibt es auch schon Ratings, jedenfalls Tendenzen, so muss man sagen. Es haben wohl 2,43 Millionen Menschen sich in den USA die ganze Veranstaltung angeguckt. Mit so einer Zahl könnt ihr natürlich überhaupt nichts anfangen. Das weiß ich, ich natürlich sonst auch nicht. Aber ich habe ja Vergleichszahlen. UFC on Fox 17, das war die letzte Veranstaltung. Was waren das nochmal? Mensch, das habe ich jetzt vergessen. Was war denn UFC und Fox 17? Ja, müsst ihr auch nachgucken. Das war doch, jeder weiß es. Ach ja, Dos Anjos gegen Cerrone 2. Natürlich, ist noch gar nicht so lange her. Das haben sich 2,28 Millionen angeguckt, also ein bisschen weniger. Von daher ist es ein leichter Erfolg. Aber was ich viel interessanter finde, ist bei Arbeitslosenzahlen übrigens auch immer so, wie war es eigentlich vor einem Jahr? Weil was interessiert mich das, wie es bei UFC und Fox 17 war? Interessant ist es, wie entwickelt sich das über die Jahre hinweg? Und da kann ich sagen, UFC und Fox 14 fand vor einem Jahr statt. Das war Gustafsson gegen Rumble Johnson in Stockholm. Wir können uns noch erinnern, das große Event. Das haben sich 3 Millionen Menschen angeguckt. Und vor 2 Jahren, also 2014, gab es UFC und Fox 10. Main Event Benson Henderson gegen Josh Thompson haben sich 3,2 Millionen angeguckt. Also hier sieht man im Vergleich zu den letzten 2 Jahren, baut die UFC nach und nach ab, was UFC und Fox Ratings angeht. Und ja, das ist natürlich eine Entwicklung, die sollte es dann mal in den nächsten 2 Jahren neue Verhandlungen geben mit Fox, die Position der UFC nicht unbedingt verbessern dürfte. Ja, ich glaube, der Deal geht noch bis 2019. Ne, warte mal, jetzt haben wir 2016. Ich glaube, der geht bis 2019. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ja, sei es drum. Aber ja, ratingsmäßig ist da noch, ähnlich wie bei Sage Northcutt, Luft nach oben, muss man ganz ehrlich sagen. Ein paar News haben wir schon angesprochen, 2, 3 habe ich noch. Zum einen hat sich Edmund Teradian jetzt mal geäußert und hat gesagt, also Edmund Teradian ist der Coach von Ronda Rousey und er wurde natürlich gefragt, hey, was macht ihr denn jetzt, wenn Holly Holm als mögliche Gegnerin ansteht? Was macht ihr mit Ronda Rousey? Was verändert ihr im Vergleich zum Camp vor UFC 193? Und da hat Edmund gesagt, also eigentlich möchten wir nicht viel verändern. Das ist eigentlich gar kein Grund, da viel zu verändern. Und er meinte die Erklärung, warum Ronda Rousey den Kampf verloren hat, die ist auch schon fast schon spektakulär. Er meinte nämlich, Ronda hat sich am Anfang einen Treffer eingefangen und danach wurde der Kampf zu einer Achterbahnfahrt. Da habe ich mir so gedacht, Moment mal, also ich habe den Kampf als sehr einseitig in Erinnerung und ich weiß nicht, wie er da irgendwie eine Achterbahnfahrt entdecken konnte. Vielleicht wegen dem Armbar, wegen der Submission, die sie da kurz mal angesetzt hat. Aber ansonsten war das eine sehr einseitige Angelegenheit für Holly Holm. Aber über was wir natürlich reden müssen, ist, dass er keinen Grund für große Änderungen sieht bei Ronda Rousey. Kaputter Typ. Ich finde ja in diesem Rahmen immer sehr geil, was die Mama von Ronda Rousey ins Mikrofon spricht. Und die hat sich jetzt geäußert und sagte so etwas wie, ich prophezeie da einen zweiten Knockout-Sieg für Holly Holm. Ne? Ja, ja, sie sagt ja auch sehr deutlich, dass sie von Edmund Teradian absolut nichts hält. Genau. Hätte eben wirklich mal besser mit dem Auto befahren. Also, ich bleibe dabei. Es ist wirklich schwierig, jetzt alles schlecht zu reden und so zu tun, als hätte der Typ überhaupt nichts drauf. Ich meine, ich kann es halt nicht einschätzen. Ich kann nur sagen, dass er Ronda Rousey zur bekanntesten MMA-Kämpferin aller Zeiten gemacht hat und sie so in so Höhen begleitet hat, dass viele sie schon mit Mike Tyson verglichen haben. Ob das jetzt an ihm lag oder nur an Ronda, kann ich nicht einschätzen. Ich kann es einfach nicht einschätzen. Ich kann nur das sagen, was ich gesehen habe. Und da habe ich gesehen, dass sich Ronda immer weiter verbessert hat und wirklich am Ende nur noch so eine Kampfmaschine war, die alles weggeprügelt hat. Deswegen, ich verstehe, dass Edmund Teradian da vielleicht nicht alles richtig gemacht hat in diesem Kampf. Aber ich möchte einfach nicht so weit gehen und sagen, dass das ein schlechter Coach ist. Das können nur die Leute beurteilen, die mit ihm arbeiten. Und ja, sehe ich jedenfalls so. Aber ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Ronda Rousey das Camp gewechselt hätte. Ja, muss man auch so sagen. Ja, ich sehe das genauso. Aber so ein bisschen lustig machen ist ja auch in Ordnung. Ne? Hallo. So, Danny Castillo und Mike Pierce wurden entlassen. Es wurden noch 9 weitere Kämpfer entlassen, die aber für uns jetzt nicht so wichtig sind. Ein paar Ultimate Fighter-Kandidaten der letzten Staffel und so. Aber dass Danny Castillo und Mike Pierce entlassen wurden, wollte ich mit ansprechen. Aber eigentlich nur, um noch ein anderes Thema hier mit reinzudrücken, und zwar Danny Castillo, ihr wisst es, der ist ja Teammitglied von Team Alpha Male und da gibt's ja jetzt auch wirklich, also viel Verwirrung, muss man fast schon sagen, denn Mitte letzter Woche postete Muscle Farm, das sind die Jungs, die diesen Gym in Denver haben, zu dem TJ Dillashaw gewechselt ist, vor nicht allzu langer Zeit, ein Bild, auf dem sah man Joseph Benavides und Lance Palmer, den ehemaligen WSOF-Champion, beide normal auch feste Teammitglieder bei Team Alpha Male, und Muscle Farm tweetete, wie gesagt, so ein Bild, auf dem man die beiden sah, und im Text stand auch mit dabei: Willkommen bei Team Muscle Farm oder beim Muscle Farm, Farm Gym oder weiß der Kuckuck. Und dann dachte man natürlich schon, oh, okay, alles klar, da gehen die nächsten beiden von Team Alpha Male zum, in Anführungsstrichen, verhassten Team nach Denver. Ist auch Denver, oder? Ja, Elevation, ja, genau. Fight Team, ja, ich glaube schon. Sei es drum, nee, Elevation nicht, ist auch egal. So, auf was ich hinaus wollte, ist natürlich, dann hat Lance Palmer sich auf Twitter geäußert und hat gesagt, nee, das ist überhaupt nicht so. Wir sind gar nicht dahin gewechselt, aber hat sich auch nicht konkret zu Team Alpha Male geäußert. Und ich finde das wirklich beachtlich, wie dieses Team innerhalb von ein, zwei Jahren von einem der besten und meistgeschätztesten Teams zu so einer Art Klamauk-Team da irgendwie verkommt. Das ist doch fürchterlich, finde ich. Ja. Ja, also ich meine, die Namen, die da haben, sind natürlich immer noch trotzdem großartig, aber dass es so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten da geworden ist, das steht ja außer Frage, ne? Ja, das ist auch verwunderlich, und ich würde gerne wissen, wie sich der gute Uriah Faber, der mit Sicherheit auch kein Kind von Traurigkeit ist, ich möchte ja jetzt hier mich nicht auf Fabers Seite unbedingt stellen, aber ich finde schon, dass man auch seitens der, Joseph Benavides und Lance Palmer, dass die sich da mal ganz klipp und klar zu äußern sollten und einfach den Leuten klar sagen sollten, du, wir sind jetzt hier noch bei Team Alpha Male oder wir sind nicht mehr bei Team Alpha Male oder wir wollen hin und her springen und in beiden Camps trainieren. Aber so wie das jetzt läuft, sieht das einfach nur richtig schlecht aus für Team Alpha Male, die ja momentan eh eine schwere Zeit haben, weil sie nicht allzu viel geholt haben in den letzten Kämpfen. Also da bin ich schon verblüfft, wie gesagt, dieses tolle Team so zerfällt. So kommt es einem fast schon vor, als ob das Team wirklich zerfällt. Ja. Schade. Ja, ist wirklich, also ist unnötig, vor allem auch wegen dem geilen Namen, ne? Gut, das ist jetzt vielleicht nicht so das Allerwichtigste, aber du hast schon absolut recht. Ich fand dieses Team immer super sympathisch, und jetzt, dass das wirklich so viel Hickhack drumherum gibt, das ist halt echt einfach sau unnötig. Ja. Sollen sie halt einfach mal klipp und klar die Karten auf den Tisch legen, und dann weiß man, was Sache ist. So kann man es festhalten. Letzte Woche haben wir darüber noch gesprochen, was passiert mit UFC 196, und da sind wir schon beim letzten Thema der heutigen Sendung. Der Grund war natürlich bekannt, haben wir heute auch nochmal thematisiert. Cain Velasquez zuerst verletzt, ausgefallen, dann springt Miocic ein, danach verletzt sich Werdum und es gibt gar kein Main Event mehr. Wir haben darüber dann spekuliert, was machen sie jetzt? Sagen sie das Event komplett ab oder finden sie einen anderen Main-Event? Es gab wohl mehrere Überlegungen. Zum einen wurde auch überlegt, Nate Diaz gegen Anthony Pettis als neuen UFC 196 Main-Event anzusetzen. Es gab wohl auch eine gewisse Tendenz in diese Richtung, aber das kam dann irgendwie doch nicht zustande, weil man war sich dann doch nicht so sicher, ob das ausreicht, um diesen eher schwachen Pay-Per-View, also von der Besetzung, dem nötigen Boost zu verschaffen, um noch erfolgreich zu werden. Man hat sich denn dafür entschlossen, UFC 196 in Anführungsstrichen zu streichen und eigentlich nur zu verschieben, denn UFC 197, das ist eigentlich das Event zwischen Conor McGregor und Rafael dos Anjos war, ist jetzt UFC 196 geworden. Also alles ist praktisch um ein Pay-Per-View nach hinten verrutscht. Macht aber nichts, keine Sorge, UFC 200 findet weiter im Juli statt. Im Mai war kein Pay-Per-View geplant und jetzt ist dann halt da ein Pay-Per-View. Von daher ist es nicht schlimm. Die Card, die jetzt geheadlined wird von Johnny Hendricks und Wonderboy Stephen Thompson, ist jetzt eine Fight Night und im Endeffekt sind alle zufrieden, sage ich jetzt mal so. Ja, ich bin auch ziemlich zufrieden damit. Also ich sehe das auch so, dass wenn da UFC 100XXX dran gestanden hätte, dann wäre das dieser Karte nicht gerecht geworden, wenn ich ehrlich bin. Ja, und es hat so, kein Pay-Per-View, ja. Genau, und jetzt ist das völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Infos zu den Leuten, die schon Karten gekauft haben? Ja, du kannst sie zurückgeben, ist klar, okay. Weil sich halt der Main-Event geändert hat. Du kannst die Karten zurückgeben. Also bei so großen Ausfällen machen sie das in der Regel immer, dass sie sagen, okay, alles klar, hier fällt im Endeffekt der Verkaufsgrund weg und dann kannst du deine Karte wieder abgeben. Was ein viel größeres Problem ist natürlich die Einnahmen, die sie jetzt verlieren, dadurch, dass es was heißt größeres Problem, aber man spricht so, wenn du so ein Pay-Per-View absagst, verlierst du so, je nach Größe, in dem Fall würde ich mal so schätzen, zwischen 5 und 10 Millionen Dollar. Ja, also das geht jetzt hier flöten, das Geld. Und das wird die UFC jetzt nicht allzu sehr stören, denn erstens, ich habe es ja gerade gesagt, wird jetzt im Mai ein Pay-Per-View stattfinden, mit dem man eigentlich nicht gerechnet hat. Und es könnte sein, dass der besser besetzt ist und dann sowieso schon mehr Geld einspielt, als es UFC 196 tun würde. Die Pay-Per-View-Verbreiter, die werden natürlich abkotzen, weil es ist immer scheiße, wenn so ein angekündigter Pay-Per-View dann plötzlich doch nicht stattfindet. Ist auch nicht so gut. Aber ich glaube, dass das dennoch der richtige Weg ist, dass man sagt, hier, wir machen nur eine Fight Night draus und versuchen euch gar nicht jetzt hier ein maximal auf Co-Main-Event-Ebene anzusetzender Kampf, ja, dass das jetzt hier der Headliner sein soll für ein Pay-Per-View. Ich finde den Weg richtig und ja, also mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Finde ich gut, ja. Haben die beiden sich eigentlich geäußert dazu, dass sie jetzt einen 5-Runden-Kampf bestreiten müssen? Beide finden es gut. Also Johnny Hendricks hat gesagt, er fühlt sich super. Wir werden, denke ich, gleich nochmal darüber sprechen, wenn wir so einen kleinen Ausblick wagen. Mhm. Oder können wir eigentlich direkt überleiten? Also Johnny Hendricks hat gesagt, er findet das gut. 5 Runden finde ich super. Ich bin so leicht wie noch nie. Er arbeitet ja nicht mehr mit Mike Dolce zusammen. Das ist das eine. Das andere ist, dass er ja auch sein ehemaliges Team verlassen hat. Das muss man natürlich jetzt auch mal abwarten, wie sich das so durchschlägt. Ich erinnere daran, dass nach seinem Abgang von Mike Dolce oder nach seiner Trennung von Mike Dolce erstmal Probleme hatte, danach das Gewicht zu erreichen. Und ist ins Team Steakhouse gewechselt, ne? Er hat ja sein Steakhouse verkauft, weil es so schlecht lief. Ja, ja, ja, der hat ja auch ganz schlechte Reviews auf Yelp und so. Das muss wohl nicht so geil gewesen sein da. hat er verkauft mittlerweile. Aber ja, so ein drastischer Schritt von einem erfolgreichen Team wegzugehen, es lag wohl an dem Geld, das er da abdrücken musste. Ja, das ist natürlich dann schon nochmal interessant, wie sich das jetzt entwickeln wird. Ja, er trainiert jetzt nicht in einem anderen Gym, wo viele bekannte, gute Kämpfer dabei sind, sondern er versucht da mehr oder weniger sein eigenes Camp zusammenzustellen. Und ja, Stephen Thompson und sein Camp, hauptsächlich sein Vater, der ja viel mit Stephen Thompson zusammenarbeitet, die haben auch beide gesagt, nö, finden wir super, 5 Runden für uns eigentlich das bessere oder bessere Möglichkeiten, da einen Kampf zu gewinnen. Auf jeden Fall keine schlechteren, so kann man es mal sagen. Mhm. Also es ist ein interessanter Kampf aus meiner Sicht. Wir können ja hier gleich schon mal, halt, bevor wir über diesen Kampf reden, Peter, müssen wir natürlich noch sagen, dass bei unseren Predictions du in der ersten Runde aber mal sowas von mich abgezogen hast. 3-1 hat Peter bei der UFC und Fox 18 Fight Card erreicht, muss man sagen. Hat so sieht's nämlich aus. Ja, alle Kämpfe richtig gesagt, außer Northcutt. Das war natürlich auch schwierig, das vorherzusehen. Und ich habe alles falsch gesagt, außer Rivera. Das kann man so festhalten. Heute geht's natürlich gleich weiter mit der Fight Night Hendricks Thompson. Ja. So, und da wollen wir wieder zurückkommen. Darüber haben wir ja gerade gesprochen. Also es ist jetzt interessant zu sehen, wie wird sich Hendricks schlagen jetzt mit seinem eigenen Camp, mit seinem eigenen Gym oder mit seinem neuen Gym gegen Stephen Thompson, der so ein bisschen, ja, Hype um sich rum hat, würde ich mal sagen. Ich bin mal gespannt. Lass dich erstmal hier was dazu sagen. Was erwartest du dir von dem Kampf? Also erstmal muss Johnny Hendricks für mich immer noch beweisen, dass er das Gewicht macht oder einhalten kann, auch wenn er jetzt so etwas sagt, wie dass er so leicht ist wie noch nie. Aber ich meine, das hätte er auch beim letzten Mal auch gesagt, als er so ziemlich daneben lag. Ich muss für Tipps muss ich ehrlicherweise gestehen, ich tippe gerne nach Werten und Zahlen. Ich bin da weniger der Typ, der sich überlegt, wie sieht der Kampfstil aus, wie sieht der Kampfstil aus, wo hat der seinen Vorteil, wo hat der seinen Vorteil. Ich glaube da, oder ich mache mir das da relativ einfach und schaue mir dann immer schön so Fightmetric zum Beispiel an, die haben ja immer gute Übersichten, was man so alles vergleichen könnte. Und das ist so meine Art zu tippen, aber das hängt vor allem damit zusammen, weil mir oft dann in der eigentlichen Situation nichts wirklich dazu einfällt, da über den Kämpfer zu erzählen. Und das bewegt mich jetzt auch tatsächlich dazu, Stephen Thompson vorne zu sehen. Der ist nämlich einen Ticken größer, der hat eine wesentlich größere Reichweite, schlägt öfter, ist präziser, wird weniger getroffen und hat außerdem auch noch eine sehr gute Takedown-Defense. Und das spricht alles so ein bisschen für Thompson und eher gegen Johnny Hendrix. Auch wenn ich natürlich dazu sagen muss, Johnny Hendrix hat natürlich trotzdem immer noch diese knallharte Linke, womit er dir das Leben einfach ausschlagen kann. Und ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass wir hier endlich mal wieder eine ordentliche Linke von Johnny Hendrix sehen und der Stephen Thompson ausnockt. Aber wenn ich tippen müsste und dafür jetzt hier den glorreichen MMA-Radio-Preis, wenn wir darum kämpfen, dann tippe ich jetzt auf Stephen Thompson. Ja, also ich finde den Kampf auch interessant. Bei den Buchmachern ist, glaube ich, Hendrix ziemlich gut vorne oder ziemlich weit vorne. Ich sehe es halt als klassisches Wrestler gegen Striker-Duell. So, mhm. Da sind die Wrestler eigentlich immer so ein bisschen vorne dran. Ja. Es gibt halt diesen ungewissen Punkt, wie gut ist Hendrix vorbereitet, wenn ich jetzt einfach, ich habe es vorhin schon angesprochen, daran denke, wie das war, als er nicht mehr mit Mike Deutsche zusammengearbeitet hat und dann direkt die Gewichtsprobleme hatte und auch im Kampf, glaube ich, nicht ganz so fit wirkte als noch zu den Zeiten, als er mit Deutsche zusammengearbeitet hat, ist das natürlich dann jetzt vielleicht zu befürchten, dass er da auch nochmal, ja, einfach, wie soll man sagen, mir fehlt da so der richtige Erklärungsansatz, dass er einfach jetzt nicht mehr die Leistung abrufen kann, die er vielleicht noch vor 2-3 Jahren abrufen konnte. Ja, mhm. Als er da diese Knockouts gezeigt hat gegen Martin Campman und John Fitch hat er, glaube ich, auch so brutal ausgenockt mal. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass ihm da was abgeht dann. Und bei Stephen Thompson ist es für mich schwierig einzuschätzen, weil er hat natürlich nicht diese extrem guten Gegner von die Fäuste bekommen. Ich meine, Johnny Hendrix, machen wir uns nichts vor, der hat 2 Kämpfe gegen Robbie Lawler bestritten, die man ihm beide hätte vielleicht sogar geben können. Also einen hat er ja gewonnen, aber auch der zweite fand ich jetzt nicht so, dass das Robbie Lawler ihn da klar besiegt hat, sondern das war ein sehr enger Kampf. Ja, absolut. Gegen GSP hat er aus meiner Sicht gewonnen. Mhm. Also ein gewisses Skill-Level muss er da schon erreicht haben, um solche Gegner zu besiegen. Selbst so ein Matt Brown ist mit Sicherheit nicht leicht zu besiegen. Carlos Condit, ja, kann jetzt weitermachen, aber brauche ich ja nicht. Mein Punkt ist, denke ich mal, klar. Mhm. Wenn er nur ansatzweise diese Leistung wieder abrufen kann, glaube ich nicht, dass er gegen Stephen Thompson verlieren wird. Aber die Frage ist halt, ob er diese Leistung abrufen kann. Und ich gehe mit Johnny Hendrix. Ja, ich tippe auf Johnny Hendrix, aber ich baue mir mehr oder weniger hier gleich noch so eine Brücke auf, oder ja, auf die ich dann, auf der ich dann zurücklaufen kann, wenn es doch nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, so wie letzte Woche oder wie dieses Wochenende. Ja. Ja, ich würde mich halt auch nicht wundern, wenn Thompson ein paar geile Kicks da auspackt und den guten Hendrix K.O. schlägt, aber ich tendiere eher zu Johnny Hendrix, muss ich sagen. Ja. Sehr schön. Haben wir doch schon das erste Duell, das wir gegenüberstehen haben. Ja, das zweite ist Roy Nelson gegen Jared Washold. Da holt man sich am besten ein Kissen, glaube ich. Ja. Weil im schlimmsten Fall, ja, bestimmt Washold diesen Kampf. Und du siehst einfach, wie Menschen 15 Minuten sich gegen Octagon-Käfiggitter drücken. Ja. Das ist meine Befürchtung. Also das ist ein Kampf, da muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich absolut nicht drauf. Nein. Ich mag eigentlich Roy Nelson, aber zuletzt hat er nicht mehr die geilsten Leistungen gezeigt, ganz im Gegenteil. Ja. Doch auch eher als Typ, als Kämpfer, oder? Also klar, als er noch immer diesen einen Schlag auspacken konnte, dieser Overhand Ride, ja, das war natürlich geil, aber der Typ ist natürlich sympathisch, aber so als Kämpfer an sich hat er doch schon seit geraumer Zeit, ist er nicht mehr so der Bringer. Ja, in seinen letzten 6 Kämpfen nur einen gewonnen, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, allerdings gegen Cormier verloren, Miocic verloren, Overeem verloren, Barnett verloren, Hunt verloren, also das sind schon Top-Kämpfer, die er da vor die Fäuste bekommen hat. Rushhold ist jetzt eher einer, der so ein bisschen, ja, würde ich mal fast sagen, dass da eher Roy Nelson der Favorit ist. Was interessant werden könnte, Roy Nelson hat ein gutes Ground Game, hat ein gutes Jiu-Jitsu. Das könnte ihm vielleicht helfen, wenn Rushhold hier wieder versucht, seinen ekeligen Wrestling-Stil auszupacken. Dann hat natürlich Big Country immer noch, wie du es ja schon gesagt hast, die Punching-Power auf seiner Seite und kann jederzeit seinen Gegner ausnocken. Und das alles zusammengenommen, ja, würde ich fast schon sagen, tendiere ich, glaube ich, zu Roy Nelson. Ja, dass der das Ding hier holt. Ja. Aber so Erwartungen oder dass das irgendwie für die Zukunft in dieser Division irgendwelche Auswirkungen hat, das sehe ich da gar nicht. Das ist echt ein Kampf. Wenn es den nicht gäbe, wäre mir wirklich Latte. Ja, ja, genau. Und das ist halt der Co-Main-Event, ne? Das muss man auch sagen. Muss man leider sagen, ja. Ja. Da möchte ich gerne mal fragen, ich hör das natürlich auch immer wieder, dass Roy Nelson wohl ein sehr geiles Ground Game hat und dass er ja sehr hoch dekorierter Jiu-Jitsu-Kämpfer ist, aber wirklich gesehen haben wir das doch noch nie, oder? Doch, der hat sogar Frank Mir submitted bei einem Jiu-Jitsu-Turnier. Ja. Aber innerhalb der UFC haben wir es noch nie gesehen. Ja, in der UFC hat er eine andere Art zu kämpfen, das ist schon richtig. Das stimmt schon, aber man hat es bei Ultimate Fighter so ein bisschen gesehen, als er da okay. In der 10. Staffel dabei war. Aber in der UFC oder überhaupt in seiner MMA-Karriere hat er das eigentlich nicht so häufig gezeigt. Also ganz, ganz früher, zu Beginn mal. Mhm. Aber man weiß halt, dass er diese Skills hat. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, kann er dieses Können gegen die richtig guten Kämpfer einfach nicht zeigen? Oder hat er sich mittlerweile so sehr in seine Schlagpower verliebt, dass er mehr darauf setzt? Ja, das ist halt die Frage. Ja. Aber da gebe ich dir natürlich recht. In der UFC ist das jetzt nicht unbedingt das, mit dem man ihn als erstes assoziiert. Das ist schon richtig. Ja. Ich mache das jetzt hier mal ganz frech und sag, ich tippe auf Jared Rusholt. Oh, und zwar. Jetzt weiß ich jetzt schon, dass Jared Rusholt gewinnt. Weil genauso hast du das letzte Woche auch gemacht mit Ben Ruffell und Josh Barnett. Widerlich, ne? Naja, solange es Erfolg verspricht. Die letzte Tipprunde auf der Arbeit gewonnen. Dominiert, muss man sagen. Ja, dominiert nicht, aber tatsächlich gewonnen. Und ich habe keine Ahnung von Fußball. So, das war vorweg. Fußball, okay. Ja. Und aber ich glaube hier auch genau das, was du vorhin gesagt hast, wir werden da einen richtig widerlichen Kampf sehen. Ich glaube, Roy Nelson kriegt den K.O.-Punch nicht gezeigt und wir werden einfach 3 Runden lang Knuddel am Käfig sehen. Und am Schluss wird Jared Rusholt das Ding per Punkte gewinnen. Irgendwie so 2-1 oder so. Irgendwas Dummes. Du machst mir ja Spaß. Ja, tut mir leid. Ich hab am Wochenende keine Zeit, das zu gucken oder nicht so richtig Zeit. Von daher ist das gar nicht so dramatisch, wenn ich so ein bisschen durchskippen muss. Ja, das stimmt. OSP gegen Rafael Cavalcante, besser bekannt als Feijão. Ja, auch ein Kampf, der einer Maincard fast nicht würdig ist, wenn es jetzt keine Fight Night wäre, sondern ein Pay-Per-View, ja, weiß auch nicht so richtig. OSP zuletzt gegen Glover Teixeira verloren, sah nicht so gut aus, gegen Patrick Cummins und gegen Shogun Hua sah richtig gut aus, gegen Ryan Bader sah auch nicht so gut aus, Feijão, jetzt muss ich mal überlegen, hatte der diesen, nee, der hat zuletzt gegen Patrick Cummins verloren und gegen Ryan Bader verloren. Ja, also das ist natürlich auch wirklich ein Kampf, dem will man eigentlich keinen antun, muss man fast schon sagen. Also OSP, ja, da sehe ich schon noch so eine gewisse Weiterentwicklung, gerade wenn man sich mal seine alten Strikeforce-Kämpfe anguckt, das kann man ja auf dem Fight Pass tun. Und dann jetzt sieht, was er zuletzt gezeigt hat, also gerade gegen Patrick Cummins oder auch gegen Ryan Jimmo, auch wenn die Competition jetzt nicht so hoch ist, ja, mit Ryan Jimmo, aber sei es drum, dann merkt man erstmal, wie der sich weiterentwickelt hat. Und ich glaube nicht, dass es jemand ist, der in naher Zukunft um den Titel kämpfen kann, ja. Aber er hat auf jeden Fall, ja, dieses Weiterentwicklungspotenzial. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie er sich mit so einem Typen wie Cavalcante schlägt, ja, der einerseits natürlich auf seine Knockout-Power setzen kann. Der hat auch einige Knockouts schon in seiner Karriere landen können. Also das wird interessant. Und gleichzeitig ist es kein schlechter Grappler. Ja. Es ist halt dann, ich versuche mir den Kampf gerade schön zu reden, merke ich. Ja, schlimm, ne? Ja, aber eigentlich habe ich null Bock auf diesen Kampf. Aber ich muss ja irgendwas sagen wegen dem Tipp. Was tippst du denn? Ich tippe ganz frech auf OSP. Und zwar, ich glaube, das wird auch ein relativ öder Kampf werden und am Schluss macht das irgendwie so 1-2 Takedowns von OSP, machen da am Schluss den Ausschlag. Also auf so etwas tippe ich. Ich befürchte auch, dass es ein langweiliger Kampf wird und Nelson gegen Rusholt, da haben wir ja auch schon die Befürchtung, dass es langweilig wird. Das könnte also dann wirklich eine ganz lange Maincard werden für uns. Ich muss ja ein paar Punkte aufholen. Ja. Und deswegen gehe ich, glaube ich, hier mit Feijão. einfach um jetzt hier mal so ein Risiko zu gehen. Okay. Ich abnehme mich jetzt hier, also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass OSP ja der klare Favorit ist und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Calvacante der klare Favorit ist. Deswegen ist das für mich eine 50-50 Entscheidung und dann versuche ich halt hiermit mal Punkte aufzuholen gegen dich. Du hast nicht zufällig da Buchmacherquoten parat? Nee, warte, ich schau mal, ob es mittlerweile auf Bwin was gibt. Müsste ja eigentlich machbar sein, ne? Ist ja nicht allzu lang in der Zukunft. Nee, gibt's aber nicht. Doch, OSP gegen Calvacante gibt's. OSP ist klarer Favorit. OSP ist klarer Favorit, okay. Ja, verstehe ich schon. Also, wenn man die Records sich anguckt. Und klar, die haben uns jetzt gerade zugehört und dann dreht das natürlich relativ weit nach oben, weil die wissen, ich tippe drauf. Du musst eigentlich muss nur einer mal auf Calvacante tippen, dann dreht's direkt. Ja, genau. Hendrix, dezenter Favorit gegen Stephen Thompson und Roy Nelson auch dezenter Favorit gegen Josh Rochold. Eindeutiger wird es schon im nächsten Kampf und das ist für mich so mit der interessanteste Kampf auf der Maincard nach dem Main Event. Joseph Benavides gegen Zach Makovsky, ehemaliger Bellator-Champion gegen absoluten Top-Contender in der UFC, was die Flyweight-Division angeht. Joseph Benavides, ganz kurz was zu den Wettquoten. Da ist Benavides, wie gesagt, weit vorne vor Zach Makovsky. Geführt würde ich dem auch recht geben. Joseph Benavides gewinnt eigentlich immer, außer wenn es gegen Demetrius Johnson geht, was sein Problem ist. Und gegen Dominic Cruz muss man vielleicht noch dazu sagen, da hat er nämlich auch die anderen beiden Niederlagen her. Also er hat 4 insgesamt, 2 gegen Cruz, 2 gegen Demetrius Johnson. Das sagt eigentlich schon alles über diesen Kämpfer aus. Und er sah zuletzt ja auch wirklich richtig, richtig gut aus gegen Bagotinov. Gegen Moraga war es, glaube ich, nicht ganz so geil, aber trotzdem gut. Und Zach Makovsky ist ein Kämpfer, der, also ich kann mich noch an sein UFC-Debüt erinnern, gegen Scott Jurgensen. Das war, glaube ich, da ist er, glaube ich, eingesprungen für irgendjemanden. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall, da habe ich halt zum ersten Mal von ihm überhaupt gesehen und gehört. Und hat dann richtig gute Kämpfe gezeigt. Und dann in diesem John Dodson-Kampf hat er mich so sehr enttäuscht, dass ich jetzt mittlerweile nicht mehr allzu viel von ihm erwartet. Er ist auch schon 33. Ich meine, das ist jetzt ist noch kein Alter, aber ich glaube, wenn in der Flyweight Division, wo Geschwindigkeit wichtig ist, ist der Altersfaktor relativ früh eine Komponente, die man mit einbeziehen muss. Deswegen tendiere ich hier ganz klar zu Benavides. Ja. Da bin ich jetzt dann frech und nimm dir deine Strategie weg und tipp einfach auch auf Benavides. Ach so, ja, das kannst du natürlich machen. Ja, Hauptsache, ich verliere nicht den Anschluss an dir. Okay, sehr gut. Nee, ich glaube nämlich auch, dass er den Geschwindigkeitsvorteil hat. Der wird häufiger schlagen, wahrscheinlich nicht so häufig treffen, aber der wird den Zach Makovsky eher eindecken und ich glaube auch, dass genau das, was du vorhin gesagt hast, der hat zweimal wie heißt das noch gleich? Das Gegengift für Superman. Kryptonit? Kryptonit, genau. Ja. Der hat zweimal Kryptonit in der UFC. Das sind die beiden Namen, die du vorhin erwähnt hast. Und ich glaube, alles andere, das boxt er weg. Jetzt gucke ich gerade, es gibt 6 Kämpfe auf der Main Card und der 5. Den suche ich hier gerade noch. Hier, Misha Zyukunov gegen Alex Nicholson. Tja, das ist natürlich jetzt ein bisschen undankbar für uns, weil ich kann mich zwar noch an den Zyukunov-Kampf erinnern, an seinen ersten Kampf, aber ich kann nicht mehr einschätzen, wie gut der Typ jetzt war. Deswegen, das wird jetzt ja wirklich ein reines Gerate und Alex Nicholson hat noch nie einen Kampf in der UFC bestritten, also da können wir nun wirklich nicht viel zu sagen. Also, dieses Debüt von diesem Zyukunov, das war schon sehr beeindruckend. Deswegen tippe ich auf den. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. keine Ahnung. Ja, geht mir genauso. Und jetzt geht auch schon direkt meine Tippstrategie nicht auf, weil auf der Seite, auf der ich die Werte mir angucke, da gibt es keine Informationen zu Alex Nicholson. So, ja, von daher gibt's nämlich gar nicht. Ja. Genau, das, von daher, warte, ich muss jetzt anders tippen, ne? Bei dem anderen stehen Werte, bei dem anderen steht immer nur 0, das heißt, der ist wohl nicht so gut. Ja, der ist noch relativ frisch dabei, sage ich jetzt mal so. Der ist zwar mit 25 Jahren jetzt nicht mehr der Allerjüngste, man kann aber dazu sagen, um jetzt mal ein paar Punkte dir zuzuwerfen, er hat zuletzt 5 Kämpfe in Folge gewonnen, hat bis jetzt einmal verloren in seiner ganzen Karriere gegen Mark Inge oder Inch oder so. Und okay. Ja. Inge ist gut. Ja. Hat einmal gegen Inge verloren. Ja, gegen Inge kann jeder mal verlieren. Genau. Ja, ja. Er hat übrigens auch gegen Derek Brown verloren. Okay. Gewonnen, nicht verloren. Oh. Gewonnen. Ja. Derek Brown, nee, den kenne ich gar nicht. Habe ich jetzt verwechselt mit dem Brown, der jetzt auf dieser Fightcard stand am letzten Wochenende. Nee, ich kann dir zu beiden Kämpfern zu wenig sagen. Ich kann mich noch so fern an dieses Sirkunov-Debüt erinnern und da sah er gut aus gegen einen Gegner, der vielleicht jetzt nicht viel besser ist als Nicholson. Okay. Ja, und deswegen tippe ich auf Sirkunov. Also ich mache das jetzt so und zwar, ich tippe auf Nicholson. Und zwar aus drei Punkten. Erstens, Ticken größer. Zweitens, längere Reichweite. Und drittens, der ist jünger. Das sind die ausschlaggebenden Punkte in diesem Kampf, dass ich auch den Alex Nicholson tippe. Also aus Trotz. Ja, aus Trotz. Nee, ich würde mich sogar nicht wundern, wenn das tatsächlich irgendwer mal herausgefunden hat, dass das relevante Faktoren sind. Dass, also klar, natürlich ist das, wenn du größer bist und wenn du größere Reichweite hast, das ist ganz bestimmt ein relevanter Faktor. Ich weiß nicht, ob der ausschlaggebend ist, aber relevant wird der Faktor tatsächlich sein. Und ich glaube, also jetzt ist das natürlich auch kein Alter, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, 25 gegen, was ist der andere, 28, ne? Ja. Das ist jetzt nichts Dramatisches, aber das reicht als ausschlaggebenden Grund, um jetzt auf Alex Nicholson zu tippen. Vielleicht ist das Alter im letzten Kampf, den wir beide tippen, für dich ausschlaggebend. Nämlich Mike Pyle ist 40 und er trifft auf Sean Spencer und der ist zarte, muss man sagen, zarte 28. Sean Spencer hat mich, also im Kampf gegen Cathal Pendred so unfassbar gelangweilt und auch nicht unbedingt ja davon überzeugt, dass der ein großer Kämpfer werden könnte oder sonst irgendwas. Das ist ein guter, das ist auch kein schlechter, ich möchte überhaupt nicht schlecht reden, aber das ist keine Top-Competition für viele UFC-Kämpfer, glaube ich. Und Mike Pyle hat so ein gewisses Niveau einfach, dass ich jetzt überrascht wäre, wenn Mike Pyle hier klar verliert, um es mal so einzudimmen. Ich tippe jetzt hier einfach auf Mike Pyle, weil, ja, also Sean Spencer hat mich halt einfach noch nicht nachhaltig begeistern können. Er hat in der UFC noch keinen vorzeitigen Sieg erringen können. Genauso sieht's aus. Alle Decisions, die er gewonnen hat, oder alles Decisions, die er gewonnen hat, einmal Split Decision, ja, Drew Dober, Paulo Thiago besiegt. Das ist alles mir zu dünn, um jetzt hier zu sagen, das ist jemand, den ich über Mike Pyle stellen würde. Und Pyle hat aber diesen Faktor, das muss man einfach berücksichtigen, dass er doch schon 40 ist und ja, vielleicht unter Umständen da langsam aber sicher abbaut. Aber jetzt hier in dem Kampf, da tippe ich auf Pyle. Außerdem natürlich Erfahrung und Mastern. Ja, das auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe beide Namen zaubern mir keine Gesichter vor Augen. Also wenn du Mike Pyle jetzt am Wochenende siehst, dann wirst du ihn auf jeden Fall wieder erkennen. Ich glaube, bei dem glaube ich zu wissen, wer es ist. Aber ich, wie gesagt, ich habe keine konkrete Idee. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich sage jetzt einfach auch Mike Pyle, aber einfach nur aus dem Gefühl heraus. Ja. Ich sage jetzt einfach Ringerfahrung oder Octagon-Erfahrung in dem Fall wird hier der ausschlaggebende Faktor sein. Aber das Krasse ist halt schon, wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, es wäre normalerweise noch Kane gegen Verdum mit auf der Card, aber trotzdem insgesamt reden wir jetzt schon von einer Main-Card, die extrem schwach ist. Also, ja, schlimm, ne? Ja, also wir haben ja wirklich der Main-Event, der war ja noch spannend und danach wird es direkt schon so, wird es ein bisschen schwierig, das stimmt. Wir haben noch Josh Bergman gegen KJ Nunes, das ist noch ein Kampf, auf den ich mich freue, den müssen wir jetzt nicht tippen, kann man nur kurz sagen, weil Josh Bergman zuletzt einen richtig geilen Kampf in der UFC gezeigt hat, war das in Kanada, ich krieg's gerade nicht mehr richtig geladen, ich glaube es war in Kanada, er hat zwar gegen Patrick Cote verloren, aber es war ein unfassbar geiler Kampf. KJ Nunes, früher habe ich mich immer auf KJ Nunes Kämpfe gefreut, aber jetzt mache ich ein Fragezeichen dahinter. Darren Cruikshank gab es ja diesen Eye-Poke, der den Kampf vorzeitig beendet hat. Gegen Alex Oliveira hat er relativ leicht verloren. Da dachte ich schon, er wird seine Karriere beenden. Der gute KJ Nunes. Ja, es ist ein Kampf, auf den freue ich mich per se. Ich hoffe, dass KJ Nunes das zeigen kann, was man von ihm eigentlich gewohnt ist. Und Josh Bergman, ja, auch schon ein älteres Kaliber, der aber gute Kämpfe zeigen kann und tough ist ohne Ende. Auf den freue ich mich. Dann natürlich Derek Lewis, The Black Beast. Das war ein Kämpfer, ich weiß noch, wo der damals in die UFC kam und dann, wie hieß denn der Vogel? Ja, diesen Innocente, ja, wie der hieß. Innocente, den viele für einen möglicherweise zukünftigen Topstar, oder nicht Topstar, aber zumindest Contender gesehen haben. Den hat er einfach so weggeprügelt. Dann gegen Matt Mitrione sah er richtig schlecht aus, gegen Sean Jordan sah er nicht besonders gut aus. Derek Lewis muss an sich natürlich noch ein bisschen arbeiten, das ist gar keine Frage. Er wird wahrscheinlich auch so ein bisschen das Cardio-Problem haben, aber wenn der kämpft, darauf freue ich mich immer. Deswegen freue ich mich auch auf diesen Kampf. Gar keine Frage. Geht mir genauso. Gegen Damian Krabowski. Oder Damian wahrscheinlich Krabowski aus Polen. Hat Damian. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Erster UFC-Kampf. Aber Derek Lewis ist auf jeden Fall eine Erscheinung, von daher, allein den im Käfig zu sehen, da freue ich mich drauf. Aber das Interessante ist, dass dieser Damian Krabowski, das gucke ich mal gerade, da hat er doch ein paar Decisions dabei. Sind doch relativ viele Decisions. Dann nehme ich das zurück. Also dann hoffe ich einfach, dass Derek Lewis den weg kloppt. Muss man ja sagen. Was haben wir noch? Alex White gegen Artem Lobov, Kumpel von Conor McGregor, der gute Artem Lobov. Leider sein Ultimate Fighter Finale verloren. Wird mit Sicherheit interessant sein, wie er sich jetzt hier in seinem ersten richtigen Kampf in der UFC schlägt. Eigentlich immer ein Kämpfer, der viel reinwirft und viel gibt und eigentlich selten langweilige Kämpfe zeigt. Dementsprechend enttäuschend war natürlich das Finale für ihn, das Ultimate Fighter Finale, das war ein richtig schwacher Kampf. Ich hoffe, dass er gegen Alex White mehr von seinem Können zeigen kann. Alex White ist auch kein Kind von Traurigkeit, kann auch wirklich so schöne, taffe Fights zeigen. Das könnte ein guter Eröffnungskampf werden. Ich glaube, der Fight eröffnet die Card. Ich gucke nämlich hier gerade auf Sherdog und da sind die Kämpfe irgendwie nicht so richtig gelistet, wie sie dann auf der Fight Night stehen werden. Deswegen komme ich hier so ein bisschen mit der Reihenfolge durcheinander. Vielleicht sollte ich doch hier lieber auf UFC.com gucken. Okay. Ich sehe gerade bei Artem Lobov, der hat ja einen Fight-Record, den siehst du extrem selten in der UFC. Ne? Eher schon mal bei den Mädels. Aber 11 und 11, das ist schon... Ja, 11 und 11 sieht nicht so toll aus. Er selber sagt, okay, das ist halt so, ich kämpfe immer gegen die Toughsten, die mir angeboten werden. Würde ich auch sagen. Ja, genau. Und er sagt, er könnte sich auch einfach einen 10-0-Rekord erschummeln, indem er halt gegen schlechte Gegner kämpft. Ich kann das nicht richtig einschätzen, weil ich halt diese europäische Szene nicht verfolge. Und er hat natürlich viel in Europa gekämpft. Und ich kenne die Kämpfer nicht, gegen die er verloren hat. Ja, wenn ich jetzt mal so drüber scrolle, ich kann es halt einfach nicht einschätzen. Er selber sagt, er nimmt immer die toughsten Kämpfe an. Wenn das der Fall ist, dann kann ich auch nachvollziehen, wie so ein Rekord zustande kommt. Fakt ist eins, das, was er im Ultimate Fighter House gezeigt hat, das war richtig großartig. Und wenn er so weiterkämpfen kann, dann ist mir das scheißegal, was er für einen Rekord hat. Dann sind einfach die Kämpfe phänomenal. Deswegen freue ich mich auch noch auf diesen Kampf und hoffe, dass er ähnliche Leistungen zeigen kann, wie eben bei Ultimate Fighter. Jetzt gucke ich doch mal auf UFC.com, damit ich nichts verpasse. Bergman. Wobei, im Rahmen von The Ultimate Fighter hat er ja den ersten Kampf den hat er verloren, sonst wäre er fast nicht ins Haus gekommen. Genau. Und dann den letzten, also der wird quasi, diese ganze Ultimate Fighter, das ganze Ultimate Fighter Szenario wird quasi eingerahmt von diesen beiden Niederlagen. Ja, kann man so sehen, aber die Siege, die Knockouts, die er da gezeigt hat, die waren halt so brachial, dass sich die bei mir eingeprägt haben. Ja, okay, sehr cool. Ja, was natürlich auch noch interessant ist, ist Mickey Gall gegen Mike Jackson. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mickey Gall, der unter Umständen, wenn er diesen Kampf gewinnt, dann auf CM Punk treffen wird. Mike Jackson, ich weiß gar nicht, wie es da ist, wenn er diesen Kampf gewinnen würde, ob er dann auch auf CM Punk trifft. Die Records sind natürlich interessant. Ich glaube, das gab es noch nie, dass es ein Duell gab zwischen zwei UFC-Kämpfern, die nur einen einzigen Kampf hatten. Also Mike Jackson hat noch nie gekämpft. Profimäßig. Und Mickey Gall hat einen Kampf und einen Sieg als Profi bestritten. Das ist natürlich schon ein Novum, glaube ich, in der UFC. Das gab es also wahrscheinlich noch nie, dass zwei Kämpfer gegeneinander gekämpft haben, die zusammengenommen die Erfahrung eines einzigen Profikampfes haben. Vielleicht schon zur Anfangszeit der UFC, oder irgendwie bei UFC 1, 2, 3, irgendwie so etwas. Aber spätestens danach bestimmt nicht mehr. Ja, dann noch Noah Lahat gegen Diego Rivas. Ja, boah, fick dich. Und ja, ist das so. Und der Ray Borg, der Kampf, der ist noch interessant. Ray Borg gegen Justin Scoggins, den finde ich auch noch interessant, den Kampf. Sind auch zwei Leichtgewichte, die man sich gerne mal angucken kann. Ja, Justin Scoggins wurde so ein bisschen eine Zeit lang mal so auch als nächstes großes Ding für die Flyweight Division gehypt, hat dann zweimal in Folge gegen Ortiz und gegen Moraga verloren, zuletzt gegen Josh Sampo wieder gewonnen, allerdings nur eine Decision. Doch, auf den Kampf freue ich mich auch noch, aber dann, ja. Also ich habe so das Gefühl, dass die Prelims gut werden könnten, aber die Main Card, ich glaube wirklich, dass die ersten vier Kämpfe auf der Main Card, vielleicht sogar die ersten fünf, sagen wir mal so, Hendricks, Thompson und Benavides Makowski, das sind die zwei Kämpfe, auf die freue ich mich. Die anderen vier, da würde ich mich nicht wundern, wenn wir da ja, ein bisschen enttäuscht werden. Ja, wenn wir dann nächste Woche relativ schnell drüber juckeln, ne? Ja, hoffentlich nicht. wie siehst du das mit dem, oder was glaubst du, dass wir über den Mickey Gall-Mike-Jackson-Kampf, dass wir da nächste Woche ausführlich drüber quatschen werden? Wir werden wahrscheinlich deswegen drüber quatschen, weil unter Umständen dann bekannt ist, gegen wen CM Punk kämpfen wird. Ich kann es halt bei beiden nicht einschätzen. Ich habe halt von Mickey Gall nur das gesehen, was man bei Dana White Looking for a Fight gesehen hat. Und von Mike Jackson weiß ich halt gar nichts. Da habe ich nur mal ein Interview gehört und scheint ein cooler Typ zu sein, aber das reicht ja nicht, um unbedingt in der UFC Erfolg zu haben. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, bei der letzten Ausgabe habe ich ja gesagt, UFC und Fox kann man auf dem Fight Pass gucken. So wurde es auch angekündigt auf UFC.com auf der Deutschlandseite dann. Jetzt war es ja dann so, dass man es doch nicht via Fight Pass gucken konnte, sondern man musste wieder den Weg über Run Fighting gehen. Deswegen ist jetzt diese Information mit Vorbehalt zu genießen. Die Main Card von Hendricks gegen Thompson kann man auf dem Fight Pass gucken, unter Umständen. Es geht los um 4 Uhr. Das ist auch wieder gut. Pass auf, hier steht, die Main Card beginnt um 4 Uhr. Ja? Die Early Prelims beginnen aber auch um 4 Uhr. Das weiß ich nicht so richtig, wie man das einschätzen soll. Ja. Vielleicht sollte man erstmal mit den Prelims anfangen, denn die beginnen um 2 Uhr. Da ist man auf der sicheren Seite. Ja, ich denke mal, es geht um 1 Uhr los mit den Early Prelims und dann geht's nach oben bis zur Main Card, die um 4 Uhr beginnt und irgendwann morgens um 8 endet, weil alle Kämpfe Decisions sind. Das wäre natürlich wundervoll. Gut, Peter, dann sind wir durch. News habe ich nicht mehr übrig. Hast du noch was? Nein, danke. Dann kommen am Ende jetzt die Fight Announcements. Ich habe eine Umfrage auf Twitter gestartet letzte Woche und habe euch mal so gefragt, würde euch das interessieren? Da haben die meisten oder sogar eine große Mehrheit gesagt, ja, würde mich interessieren. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, mir ja alle Kämpfe aufzuschreiben, die so unter der Woche bekannt gegeben worden sind. Solltet ihr daran kein Interesse haben, könnt ihr jetzt ausmachen. Für alle anderen, denen wünsche ich viel Spaß, sich das anzuhören. Und ihr könnt natürlich gerne Rückmeldung geben. Sollen wir das beibehalten oder ist das eigentlich was, was euch nicht so sehr interessiert? Peter, nochmal vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja, bis denne, Antenne. Genau, reingehauen. Bis denn. Ciao. Jede Menge Fights wurden in der letzten Woche angekündigt und ich habe sie alle für euch gesammelt und werde euch nun mitteilen, wer wann gegen wen antreten wird. Ihr habt es ja mitbekommen in der Sendung und mit Sicherheit auch schon davor. UFC 197 heißt jetzt UFC 196, kommt also damit nicht durcheinander, findet natürlich weiterhin am 5.3. statt und es wurden 4 neue Kämpfe bekannt gegeben. Zum einen trifft Amanda Nunes auf Valentina Shevchenko, Gian Villante trifft auf Ilar Latifi, Marcelo Guimarães trifft auf Vitor Miranda und Justin Salas trifft auf Jason Sego. Auch für die australischen Fight-Fans wurden Kämpfe bekannt gegeben. Und zwar für die Fight Night in Brisbane am 19.3. Chad Laprise trifft auf Alan Patrick und Daniel Hooker bekommt es mit Mark Ediva zu tun. Die europäischen Fans, die können sich auf 4 bekanntgegebene Kämpfe für die Fight Night Zagreb freuen. Die findet ja am 10.4. statt und es sieht wohl so aus, als ob der Main Event Gabriel Gonzaga gegen Ruslan Magomedov lauten könnte. Jan Plachowicz trifft auf Igor Pokrajic. Bojan Michajovic bekommt es mit Francis Ngannou zu tun. Und Bartosz Fabianski trifft auf Nicolas Dalby. Am 16.4. findet UFC on Fox 19 statt. Und für dieses Event wurden ebenfalls jede Menge Kämpfe bekannt gegeben. Zum einen trifft Tony Ferguson auf Khabib Nurmagomedov. Ihr wisst es, Tony Ferguson sollte eigentlich auf Michael Johnson treffen. Der hat den Kampf allerdings bislang ohne Angabe von Gründen abgesagt. Und nun bekommen wir vielleicht das Duell, das sich eh alle in der Lightweight Division gewünscht haben. Tony Ferguson gegen Khabib Nurmagomedov. Das ist noch lange nicht alles. Rashad Evans trifft auf Mauricio Shogun-Hua. Dan Henderson bekommt es erneut mit Lyoto Machida zu tun. Michael Chiesa trifft auf Benil Dariush. Und Betsy Cohea bekommt es mit Raquel Pennington zu tun. Jetzt sehe ich gerade, das ist immer noch nicht alles, denn Cub Swanson kehrt in den Oktagon zurück und trifft auf Hakran Diaz. Auch ein großartiger Kampf für UFC on Fox 19 am 16. April. Der letzte Kampf, den ich euch jetzt hier mitteilen kann, der betrifft die Fight Night in Brasilien. Eine genaue Stadt wurde da noch nicht mitgeteilt. Man weiß nur, dass am 14.05. eine Fight Night in Brasilien stattfinden soll. Und dort bekommt es Evan Dunham mit Leandro Santos zu tun. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch die Fight Announcements gefallen, dann lasst es mich wissen at MMA Radio auf Twitter oder schreibt auf Facebook ebenfalls MMA Radio. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann. Tschüss.